But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Oh, you yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. I went down to the river to watch the fish swim by. But I got to the river so lonesome I wanted to die, oh Lord. And then I jumped in the river, but the doggone river was dry. She's long gone and now I'm lonesome blue. I had me a woman who couldn't be true. She made me for my money and she made me blue. A man needs a woman that he can lean on, but my leaning post is done left and gone. She's long gone and now I'm lonesome blue. I'm gonna find me a river, one that's cold as ice. And when I find me that river, Lord, I'm gonna pay the price, oh Lord. I'm going down in it three times, but Lord, I'm only coming up twice. She's long gone and now I'm lonesome blue. She told me on Sunday she was checking me out. Along about Monday she was nowhere about. And here it is Tuesday, ain't had no news. I got them gone but not forgotten blues. She's long gone and now I'm lonesome blue. So, Kinder, Tag, würde ich mal sagen. Das ist schon erstaunlich, oder? Dass man mit der Abwandlung des wunderbaren Cato-Satzes, jetzt stand da, oder Cato-Satzes, ceterum censeo Carthaginem delendam esse, oder Carthaginem esse delendam, dass man damit hier eine dreistündige Sendung bestreiten kann, dass man daraufhin irgendwie 15 E-Mails kriegt, dass auf meiner Seite das Board, nee, das Forum gewissermaßen überquillt, also auf jeden Fall auch 12 Einträge, wie denn nun der Satz im Übrigen, meine ich, dass es Sachsen-Anhalt nicht mehr gibt, tatsächlich heißt. Das hätte ich nicht gedacht. Das hättet ihr wahrscheinlich auch nicht gedacht. Das Problem ist, ich weiß es bis heute noch nicht so genau. Verdichten tut sich die Meinung ceterum censeo Saxoniam et Anhaltum Saxoniam Anhaltinam non esse non jam esse. Franzi schreibt ceterum censeo Saxoniam Anhaltinum non jam esse. Dr. Udo Hartmann vom Institut für Geschichtswissenschaften der Philosophischen Geschichtswissenschaften der Philosophischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin schreibt, was schreibt er? Video, ha, cetero, heißt wahrscheinlich Im Übrigen, also Cetero censeo saxonam anhaltinam beziehungsweise ascaniam non iam esse. Nikolas schreibt, Ceterum censeo saxoniam et anhaltum non esse. Dr. Werner Ganz, offensichtlich von der Chemischen Fakultät der FU Berlin, meint, was meint er? Na? Bam, bam, bam, bam. Ah, nee, gibt so Hinschläge, Hinweise und sagt dann, aha, Ceterum censeo saxoniam anhaltinum non iam esse. Also, viel weiter sind wir nicht gekommen, wenn's eurer Seite, von eurer Seite, jetzt live, ihr müsst keine Angst haben, ich werde nicht die ganze Sendung damit weiterhin bestreiten, trotzdem mit durchaus reizvoll wäre und des Schweißes der Edlen und des Edlen wert wäre, nicht die ganze Sendung damit zu bringen. Aber wenn's jetzt nochmal letzte Nachträge, die Lateiner unter euch hatten ja eine Woche Zeit, sich damit zu beschäftigen, Nachträge gibt, warte denn nun, heißt im Übrigen, bin ich der Meinung, dass es Sachsen-Anhalt nicht mehr gibt. Der kann ja hier anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Also, da füllen sich ja dann doch schon wieder die Telefonleitungen. Hallo? Hallo? Naja, füllen Sie sich doch nicht so. Hallo? Halt's Maul. Ja, füllen Sie, hallo? Sie haben ein Ärger. Ach, Ärgergespräche kann ich ja nicht annehmen. Hallo? Hallo? Ja? Ja, ich weiß es. Du weißt es? Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich ist gut. Ich habe hier 5 Leute gehabt, die behaupteten haben, es zu wissen. Leider waren sie nicht alle einer Meinung. Ja. Na los, sag mal. Also erstmal hier ist Daniel. Ja, hallo Daniel. Ich bin 13 und ja, dazu wollte ich sagen, Anarchie Forever. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Sag mal, hörst du über das Internet? Ja. Ja, offensichtlich. Ja, wir sind ja, ich höre da noch mein voriges Gespräch. Wie bitte? Hallo? Was? Aber irgendwie, du rufst schon direkt an, hoffe ich. Ansonsten wollen wir uns Brieftauben schicken. Ach so, ja, jetzt oder hin und kommt, her. Das kommt verzögert an. Oder, jetzt, ja, na, es kommt aber deutlich verzögert an. Ja, jetzt höre ich bei mir hier im PC, ja, genau. Hörst du dich selber jetzt schon? Bist du schon so weit, dass du dich hören kannst? Ja, ich höre. Dann hör dir mal zu, wie du dich anhörst. Scheiße. Ja, oder? Ja, richtig scheiße. Oh Gott, oder? Wenn du nicht gewusst hättest, dass du dich so anhörst, dann hättest du hier wahrscheinlich doch eher nicht angerufen, oder? Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber ich bin ja ein Brandenburger. Und warum hörst du dann über Internet? Ja, weil ich in Ulm sitze und da arbeiten muss. Ach so. Ja, und Kuttner will ich halt auch mal hören. Ab. In Ulm und um Ulm und um Ulm herum. Genau so, ja. Genau so. Was machst du denn in Ulm? Ja, naja, ich muss hier arbeiten. Zu Hause gibt's da keine Arbeit. Ich muss hier arbeiten. Bist du da in einem Arbeitslager? Hast du dich ja. Zu Hause wieder nicht ordentlich benommen, oder? Ja, na. Dann zur Bewährung in die Produktion geschickt. Ja, genau. Was machst du denn da in Ulm? Was macht man denn in Ulm? Ja, in Ulm, da kann man zum Beispiel in einer Waffenfabrik arbeiten. In einer Waffenfabrik? Was für eine Waffenfabrik denn? Ja, Jagd- und Sportwaffen, also nichts ja. Weltbewegendes. Ach so. Ja, was der zivile Mensch auch gebrauchen kann. Wie wird mir was jetzt so zur Selbstverteidigung, oder? Ah, Selbstverteidigung? Nee, zur Selbstverteidigung nicht. Zum Jagen nee. Und zum Jagen. Sportlichen Schießen. Ach so, ich dachte, ich überlege ja auch immer, ob ich mir nicht irgendwie vielleicht mal eine Knarre zulegen soll, in der Angst davor, dass wellenhungriger Brandenburger gewissermaßen an versuchen, bei mir den dritten Stock zu erklimmen. Nee, na, ich weiß nicht, ich glaube, das brauchst du nicht, das doch. Brauch ich nicht, meinst du? Kriegst du ja auch sowieso nicht einfach. Weil der Brandenburger tendenziell auch eher so depressiv ist, dass er irgendwie zu Hause hängt und bestenfalls nur nach Ulm kommt, oder? Ja, genau. Aber nicht auf die Idee beliebten Radiomoderatoren, den teuren Perserteppich unter den Füßen wegzuziehen. Nee, na, so schlecht geht's mir ja doch auch wieder. Das ist schön. Was machst du denn da? So knarren? Läufe ziehen? Ja, naja, im Moment tue ich noch polieren, aber ja, was macht man? Man feilt, man passt Teile ein, ja, Laufbündel auf den Systemkasten aufpassen und solche Sachen. Was ist denn ein Systemkasten, Laufbündel? Ja, naja, boah, wie soll ich dir das jetzt erklären? Laufbündel ist toll. Ich habe nämlich vorhin überlegt, ob ich nicht heute mal eine Sendung über schwerverständliche, also oder auch in die Irre führende Worte machen sollte. Na, zum Beispiel ein Wort wie Stuhlgang. Ja, das kann man sich ja jetzt gewissermaßen aus den einzelnen Worten heraus nicht erschließen, was damit eigentlich gemeint ist. Oder so ein Wort wie Treppenwitz. Ja, genau. Was ist denn ein Treppenwitz? Aber Stuhlgang ist schon richtig gut. Das hat überhaupt nichts mit der eigentlichen Sache zu tun, ja. Ne? Außer Stuhl. Ja. Ja. Nein, nicht mal Stuhl. Ja, ist ja Stuhl mit dem Loch, ne? Wie, ja. Stuhl mit dem Loch? Naja. Ein Klo meinst du? Ach so, ja, Klo? Genau. Ach so, daher denkst du. Ja. Dann kannst du mir vielleicht zu dem Begriff Treppenwitz erklären. Treppenwitz? Ja, na, ein Witz ist klar, aber was ist denn ein Treppenwitz? Ja, keine Ahnung, ich denke mal, der steigert. Ja, ich auch nicht. Hä? Wie? Der steigert sich noch, meinst du? Im Laufe, wenn nee, so ist er, glaube ich, nicht. Also, ihr meint das, aber glaube ich, ja, dass es irgendwie ein total schlechter Witz ist. Ach so? Ja, ein Treppenwitz. So, das ist doch ein Treppenwitz der Geschichte, sagt man auch. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was ein Treppenwitz der Geschichte ist. Nee, ja, also du bist der Erste, der mir was von einem Treppenwitz erzählt. Ach, du kennst den Begriff Treppenwitz nicht? Nee. Damit sind wir gewissermaßen beim zweiten Thema, wo ich überlege, ob ich das da nicht heute beackern sollte. Nämlich Züge des Old Fashionablen in einem selbst. Also wo man sich so ein bisschen altmodisch vorkommt, wo man ein bisschen altmodisch ist, wo man vielleicht auch die eigene Altmodischkeit ganz gut findet gegen den... Ja, irre grassierenden Hipness-Wahn. Gegen den was für einen Wahn? Hipness-Wahn. Oh. Gegen den Wahn, besonders hip sein zu müssen. Ha. Gegen die Hoffnung, besonders hip sein zu können und letztendlich doch immer im Feld des Lächerlichen landen zu müssen. Ja, na, mit sicherlich landen die meisten im Feld des Lächerlichen. Ich weiß nicht, ich bin für mich selber hip und wenn die anderen mich nicht hip finden... Du bist hip? Hä? Du bist hip? Naja, man muss sich doch selbst gut finden, oder? So naja, gut finden heißt ja nicht hip finden. Naja. Aber hip finden ist ja scheiße finden fast, oder nicht? Ja, aber das von der Seite sieht schon, ja. Naja, kommt drauf an. Willst du, woran könnte man denn merken, dass du hip bist? Wie heißt du denn überhaupt? Ich bin Philipp. Kannst du denn Lateinisch? Nee. Na, aber darum geht's doch erstmal gerade eigentlich noch. Wie, was in deiner Sendung? Ceterum Censeo! Carthaginem esse delendam. Aha. Im Übrigen meine ich, dass Karthago zerstört werden muss. Hat Cato gesagt. Und ich sage jetzt eigentlich im Übrigen, meine ich, dass es Sachsen-Anhalt nicht mehr gibt. Sachsen-Anhalt gibt's nicht mehr. Nee, gibt's nicht mehr. Ist meine These. Ja, es gibt vielleicht noch verschiedene Sachsen-Anhaltiner. Es gibt vielleicht auch Sowjetbürger, aber die Sowjetunion gibt's nicht mehr. Verstehst du? Soll ich nach Sachsen-Anhalt gehen? Der sitzt direkt neben mir. Naja, aber das nutzt doch nichts. Ja, wissen wir, aber der ist der Meinung... Also ich habe schon irgendwie jetzt 3-4 Sendungen lang behauptet, dass ich der festen Überzeugung bin, dass es Sachsen-Anhalt nicht gibt. Weil man merkt, in der Zeitung spielt es praktisch überhaupt... Wer ist denn der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt? Schwupp, wissen wir nicht. Siehst du, naja, frag ihn da jetzt nicht, müsstest du wissen. Nein, nicht mal der wissen, das sag ich doch. Ja, stimmt. Ich sag, in der Zeitung gibt's nicht... Kennst du Bilder von... Hast du irgendwann mal ein Bild von Sachsen-Anhalt gesehen? Jetzt in den letzten 2-3 Jahren? In der Zeitung, im Fernsehen? Naja, könntest du das mal beschreiben, in so ein Bild von Sachsen-Anhalt? Ja, ein Umriss von der Landkarte oder ein Bild von. Nein, Umriss von der Landkarte, das sind historische Landkarten, natürlich. Aber, sagen wir mal. Ja, in Köln war ich auch schon, siehst du, ich war schon. Wie Schlesien gibt's ja gewissermaßen ohne mehr. Naja, gibt's, aber nicht in dem Sinne, verstehst du? Ja, ja, ist schon klar. Das ist ja jetzt ein anderes Land. Das wird ja nicht mehr als die... Aber Sachsen-Anhalt. Also ich meine, vielleicht irgendwie, die werden jetzt da nicht direkt was aus dem Erdboden rausgestanzt haben. Aber Sachsen-Anhalt, ich glaube, ich bin der Meinung, dass es Sachsen-Anhalt nicht mehr gibt. Ja gut, es gibt noch ein Bundesland, was... Das kannst du da mal deinem Sachsen-Anhaltiner ruhig sagen, der noch in so einem verzweifelter Verspätung irre behauptet, dass es Sachsen-Anhalt doch gäbe. Ach so. Na, sag dem das mal. Sachsen-Anhalt gibt's nicht mehr. Soll er sich mal aufschreiben? Sachsen-Anhalt gibt's nicht mehr. Kannst du aufschreiben haben. Genau. Gut, jetzt weiß er's. Zieht der auch Leute? Ja, und darum ging's jetzt die Frage, wie sagt man das quasi so mit so einer Prägnanz wie Ceterum Censeo, Carthaginem esse delendam? Wie sagt man jetzt mit der Wucht quasi auf Lateinisch? Im Übrigen bin ich der Meinung, dass es Sachsen-Anhalt nicht mehr gibt. Ja, hast du schon gesagt. Naja. Naja, da habe ich lange rüber das gesagt. Ihr habt verschiedene, verschiedene Angebote gewissermaßen der Übersetzung. Ceterum Censeo Saxoniam Anhaltinam Noniam Esse. Weiß ich jetzt aber ohnehin, ob das stimmt. Cetero censeo, Saxonam Anhaltinam Nonnam esse. Es scheint jetzt wahrscheinlich doch Anhaltinum, pff, schwierig. Anhaltinum hört sich an wie ein Element, oder? Askania, was war mit Askania? Mit Askania? Askania gibt's auch. Askania meint er, ja? Ja, das war richtig. Was ist das irgendwie? Was? Adiges Geschlecht aus Aschersleben. Aus Aschersleben. Ob es Aschersleben überhaupt noch gibt? Naja, gut. Aschersleben gibt es noch, da wissen wir sie aber auch letztes Jahr. Ja, warst du letztes Jahr? Naja, aber ob es jetzt noch gibt, wissen wir ja nicht genau. Ja, ich denke mal schon, also ich glaub, Sonntag war es noch da, glaube ich. Sonntag war es noch da? Ja. Naja, gut. Dein Glaube in Gottes Ohr. Das ist die älteste Stadt von DDR, ja. Oder? Ist ja auch die dritte älteste Stadt der ehemaligen DDR gewesen, ne? Und jetzt? Boah, keine Ahnung. Wissen wir, da und totale noch... Verjüngungskur, oder? Die Wiedervereinigung. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich nur noch die zwölftälteste Stadt. Ja, mit Sicherheit schon. Das ist ja ein Trier und alles so eine komische alten Städte dabei. Genau. Köln. Köln? Ist Köln so alt, ja? Die haben da, oder? Die haben da auch schön ausgegraben. Da ist die Mutter von Nero geboren, was man auch nicht denken sollte, oder? Ach so, der Roman... Die Mutti von Nero ist in Köln geboren. Das ist ja ein Ding. Die wahrscheinlich auch Viva-Moderatorin. Ja, das ist im Prinzip wir wieder die Doofen. War, da haben wir ja Roman gezündet, oder? Naja, die Kölner. Ja, sind ja wieder die Deutschen, die Doofen. Naja, die sind die Kölner. Ich bin stolz, kein Kölner zu sein. Ja, naja, gut. Sowas. Naja, aber sagen wir mal, irgendwie das Wirken der Deutschen in der Geschichte ist natürlich irgendwie sowieso nicht von eine reine von Licht überstrahlt. Von was erstrahlt? Sag mal, du, woran merkt man denn, dass du hip bist? Woran merkst du denn, dass du hip bist? Jetzt kommen wir hier völlig durcheinander. Treppenwitz kannst du dir nicht erklären, wa? Das kann ich dir nie erklären, genau. Aber hip, ich weiß nicht, ich kann mit dem Wort eigentlich nicht anfangen. Naja, aber eben hast du doch selber gesagt, dass du hip bist. Ja, naja, hip sind irgendwelche Teenager, die in jeder Welle mitschwimmen. Wie alt bist du denn? Ich bin 20. Naja, da bist du aber jetzt aber gerade dem Teenager-Alter entwachsen. Wie lange bist du denn schon 20? Ja, fast ein Jahr. Wann wirst du denn 21? Am März, am 5.3. Ach so, naja, dann bist du ja doch schon ziemlich lange 20. Ja, aber, naja. Wobei, das gehört ja noch, weil du mit dem Jahr 1 anfängst, ist quasi das Jahr 2000-Phänomen. Die hört das Jahr 20, das Alter 20 Jahre alt praktisch noch. Ach nee, du hast ja das 20. Lebensjahr voll... Nee, ein Jahr, wenn man 20 ist, dann hat man... Wenn man ein Jahr alt ist, hat man ein Jahr Lebensjahr vollendet, oder? Ja, genau. Wenn du 20 bist du 20 Jahre auf der Welt. Jetzt bist du 20 Jahre auf der Welt plus eben noch verschiedene Tage, Monate, Wochen. Ja, genau. Ja, naja, ich wollte dich gerade bloß noch runter argumentieren in den Bereich des Teenagers. Ach so, nee, das klappt nicht mehr ganz. Ja, naja, wenn man... wisst ihr, ob die 20 nicht vielleicht noch dazugehört praktisch? Wieso wie 10 eigentlich zu den ersten 10 Lebensjahren gehört? Ach so. Ja, naja, das ist jetzt so real. Ja, okay, dann bist du eben Twen. Aber Teenager-Alter hört ja genau mit 20 auf, sobald du das 20. Jahr vollendet hast. Weil es kommt ja von Teen. 18, stimmt. 19. Dann ja, naja, gut. Okay, dann wollen wir jetzt so. Dann bist du jetzt aber ein Twen. Was bin ich jetzt? Ein Twen. Kennst du den Begriff nicht? Twen. Teenager so, nach dem Teenager ja. Twen. Nicht mit Sven, nicht Twen. Ja, Twen von Twen. 20, ja, aber Twen mit so einem W, nicht ja. Mit einem W, nicht Twen. Ein W ist doch ein W. Ja, Twen. Ja, aber als W aussprechen. Ein ja. TH ist ein TH, aber wird natürlich nicht Theater ausgesprochen, sondern Theater. Theater. So. Philipp! Ja? Hast du dir gemerkt, ja? Ja, ist ja auch einer der Großen der Weltgeschichte. Ja, welcher denn? Na, der von Mazedonien, der Zweite, der Vater von Alexander dem Großen. Boah. Gewissermaßen wie Mutterlinie. Oh, krass, das wusste ich ja praktisch überhaupt gar nicht. Nee. Philipp. Mit Ü? Nee, mit I. Mit I! Ja. Philipp! So, sag mal, im Lateinischen kommen wir nicht weiter. Treppenwitz kannst du nicht erklären. Hip willst du auch nicht mehr sein? Eben warst du noch hip oder eben hast du behauptet, hip zu sein? Was machen wir denn jetzt? Ja, wissen wir eigentlich. Und außerdem hörst du mit einer irren Verzögerung. Ja, ich höre dich ja live im Telefon, aber nebenbei höre ich dich immer noch ein bisschen später hier. Wie ist denn die Ulmerin so drauf? Die typische Ulmerin? Ja. Boah. Naja, ziemlich zurückhaltend. Also. Was für ein Bundesland ist denn Ulm eigentlich? Baden-Württemberg. Ist ja geteilt, die Stadt. Da gibt es ja Neu-Ulm und Ulm. Neu-Ulm ist in Bayern und Ulm ist in Baden-Württemberg. Ach, das liegt direkt auf der Landesgrenze? Ja. Nein. Genau. Direkt. Ist echt so wie Ost-Berlin, West-Berlin? Nee, das sind ja zwei, das sind zwei extra Städte. Also, es ist nicht. Na, war ja Ost-Berlin und West-Berlin ja auch. Ja, aber die wurde ja erst getrennt, die Stadt. Naja, Berlin, Ost-Berlin und West-Berlin ja auch. Ja, aber Ulm wurde nicht getrennt, das waren schon immer zwei Städte, glaube ich zumindest, wissen Sie. Ach so. Bin in der Ulmer Geschichte. So, dass sich Ulm dann so am Rande hin verleppert und dahinter läppert sich dann Neu-Ulm wieder extra zusammen. Ja. Also man kommt schon in so ein quasi so Speckgürtel, in so eine Todeswüste, in so ein Niemandsland, wenn man von Ulm nach Neu-Ulm zuckelt. Naja, zuallererst kommt man über die Donau. Ach so. Das ist ja, ich denke, das ist die Grenze. Ja, ja, das ist klar. In dem Augenblick, also in dem Teil. Ja, ja, ja, ja, ja. Also, aber da ist schon richtig so eine feste Brücke rüber, wie so... Ja, ja, naja, eine ist aus Holz, die andere ist aus... Ja. Dann schon richtig aus Beton mit. Und aber die Ulmstadt reicht schon ran an die Donau und auf der anderen Seite schlägt Neu-Ulm auch hart ran. Ja, genau, es geht genau in der Mitte durch. Also man sieht jetzt, wenn man jetzt so drauf guckt oder sich das anguckt, sieht man nicht, dass es zwei Städte sind oder waren. Nee, das sind, also man sieht es eigentlich nicht, das ist ein Punkt auf der Karte, aber stehen ja zwei Namen dran und es geht ja ein Schritt mittendurch. Also ist ja, ah ja. Also im Prinzip ist es auch bloß so groß wie eine Stadt. Baden-Württemberg. Sprechen die dann da auch so ein bisschen Badisch, Schwäbisch, Baden-Württembergisch? Wir können alles außer Deutsch, so? Ja, genau. Wir können alles außer Deutsch. Und aber in Neu-Ulm, da sprechen die dann schon kräftig Bayerisch? Nee, die sprechen auch Schwäbisch. Das geht bis Günzburg, Augsburg, die Richtung hinter. Ach so. Und wie ist denn jetzt die Neu-Ulmerin im Vergleich zur Ulmerin? Von also Kommunikativität her, von der äußeren Erscheinung? Ja, eigentlich kaum zu unterscheiden, ne? Ja? Ja, bloß, dass die eine sich ein Eis mit einer bayerischen Fahne bestellt und die andere sich ein Eis mit einer Baden-Württemberg-Fahne. Ach, die bestellen dann extra mal ihr Fähnchen für den auf den Eisbecher auf? Ja, nee, weiß ich nicht. Hast du da schon Erfahrung so gemacht? Lokalpatrioten so ein bisschen, also die sind ja sehr, sehr überzeugt von ihrer Region, wo sie leben. Ja, na du ja auch, du hältst da mal die Fahne Preußens hoch, nehme ich an, oder? Oder ja, versuchst du dich so anzuverwandeln? Kannst du jetzt schon so ein bisschen schwäbeln? Ja, ich kann schon Schwäbeschwätze, wenn ich das will. Oh Gott. Scheiße, oder? Naja, nee, ist doch gut. Immer wieder mal eine Fremdsprache beherrschen, darauf kann man doch nur stolz sein. Ja, nee. So, ach, jetzt hast du aber irgendwie jetzt nicht so total was Ulm-Frau-spezifisches zu erzählen. Nee, da habe ich keine Erfahrung gemacht. Hast du keine Erfahrung? Ja, keine Erfahrung. Wie lange bist du denn da jetzt in Ulm? In Ulm bin ich jetzt ein Vierteljahr. Na, da sollte man doch hin und wieder mal aus Versehen eine Ulmerin angerempelt haben, oder? Und sich entschuldigen und die dann in ein Gespräch verwickeln, auf ein Käffchen einladen, auf eine Flasche Wein einladen und die Hand zu bieten, sie nach Hause zu bringen. Ja, eigentlich sollte es so laufen, ja. Aber ja, genau so sollte doch laufen für so einen alten Flintenzieher. Ja, aber wenn die, ja, ist gar nicht so einfach, wenn man halt, also... So Sachsen-Anhaltinisch spricht. Sachsen-Anhaltinisch spricht, ja. Gorni ist schon Sachsen-Anhaltinisch. Ach Quatsch, Ich wohne ganz im Süden in Brandenburg. Also, das ist ja praktisch Sachsen, wie Sachsen-Anhalt schon fast, wa? Ja. Wie Sachsen? Eher fast an Sachsen, ja. Ja, oh. Aber da wäre ich strikt dagegen. Ich möchte das nicht in einem Satz. Ah ja. Das bestellt der Sachse eben auch ein anderes Fähnchen für sein Eis und du aber eben auch ein anderes. Ja, genau. Ich hab zwar nichts gegen Sachsen, aber ich habe dann doch lieber den roten Adler auf meinem Fähnchen im Eis. Also den Gottes Willen. Echt? Ja? Ja, nö, ich bin, weiß nicht, ich bin in der Eisdiele, bestelle ich mir mal so eine kleine Piratenflagge, so die Totenschädel und gekreuzte Oberschenkelknochen. Naja, so ein Berliner Bär sieht doch so stulle aus, oder? Dann denken die vielleicht noch, ich bin Hertha-Fan oder was? Ja, naja, gut. Mann. Ja, naja, gut. Hertha aber ist ja auch so ein Drama, wie man einen Fußballverein Hertha nennen kann, oder? Ja, aber wenn ihr also dann doch lieber Wolfgang oder Bernhard. Ja? Wie? Dann doch, wie man den Fußballverein Hertha nennen kann, oder? Ja, dann doch lieber Wolfgang oder Gerhard. Na, Hertha, wissen Sie, hört ja irgendwie eine Wurst, war, da denke ich immer an Teewurst oder so. Gerhard BSC, genau, so, das wäre ein reeller Verein. Ja. Dem würde ich mich da sofort anschließen und da würde ich mir auf dem Stadionsprecher bewerben. So, na, sag mal, jetzt kommen wir überhaupt ja nicht weiter. Treppenwitz haben wir nicht geklärt. Ulmerin, überhaupt noch keine Ulmerin bei Tageslicht gesehen? Ja, doch schon. Also man und? Sieht die sind schon auf den Straßen unterwegs und ja. Und erströmt ihr da vielleicht so einen totalen Zoni-Odem aus, dass die euch irgendwie alle meiden? Nee, das. Sicher? Naja, wissen wir, ob die das vielleicht riechen oder so, aber. Weiß ich auch nicht. Mal Rasierwasser wechseln. Ja, eventuell. Oder? Ja, wahrscheinlich. Nicht immer altes Flugzeugbenzin nehmen. Was Fati noch in der Garage hortet hat vom Russenflugplatz, kurz ja, nach genau. der Wende, oder? Als man so noch eingesackt hat, was zu holen war. Mein lieber Scholli. Naja, gut, Philipp. Ich meine, weit gekommen sind wir ja nicht gesprächsmäßig, aber es ist mir doch gelungen, nichts aus dir rauszulocken. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, naja, auf alle Fälle hast du ein Stückchen Sendezeit rumgekriegt. Genau, genau, was will man mehr, oder? Ja, genau. Und du hast auch wieder ein Stückchen Lebenszeit verschwendet. Ja, genau. Ah, und musstest jetzt nicht in Ulm aufs Fenster kicken und denken, ah, ja. Oh Mann, ey, steige hoch, du roter Adler, wo bist du? Ich will nach Hause, Mutti. Naja, so schlimm ist ja nur auch nicht. Naja. Heimweh ist schon eine Macht. Oder wenn die sich erstmal in die Herzspitze einnistet. Oh, wie. Und keine Ulmerin kennengelernt. Ja, was ist kennengelernt? Naja, klar, wir haben auch. Ja, Kollegin und eine Chefin und die aus der Kantine. Bist du denn jetzt zu Hause quasi familiär gebunden? Boah, nö. Also, nö. Ja. Also im Grunde könntest du da jetzt rumwildern und quasi jagen und Fallen stellen, wie du willst. Ja, eigentlich schon. In Baden-Württemberg. Aber ihr linkt ja nicht. Ja, naja, so einfach ist das gar nicht. Also, warum nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann ja wissen, die laufen mir nicht so richtig zu irgendwie. Also der Zufall führt mich nicht direkt an ihre Hand. Aha. Vielleicht sollte ich es mal so formulieren. Und du bist also, so darauf angewiesen, dass sich gewissermaßen den blinden Zufall an die Hand nimmt und dich da durch die Straßen führt und du die Hoffnung haben kannst, dass du nicht gegen eine Laternenstange, sondern gegen eine tolle Frau knallst. Ja, so ungefähr. Na, sagen sie doch immer alle, war das eigentlich bloß Zufall ist, wenn man seine Frau kennenlernt, nicht? Ja. Ja, ja, aber trotzdem hilft es jetzt, glaube ich, nicht, sich auf so ein Klapphöckerchen an den Straßenrand zu setzen und zu warten, dass sie vorbeikommt. Ja. Ein gewisses Maß an Grundaktivität ist schon nicht zu verachten. Das wissen Frauen auch zu schätzen. Ja, ja, klar. Und damit kämpfe ich ja immer noch mit dieser gewissen Grundaktivität. Ja. Ja. Naja, da können wir jetzt leider nichts machen. Ja, kannst du mir jetzt im Moment übers Telefon auch nicht unbedingt. Kann ich dir auch nicht direkt helfen. Außer eben kluge Ratschläge, aber die behalte ich lieber für mich, weil die sind ja so teuer, wisst ihr. Computerrat wird von mir bei eBay versteuert. Ja. Philipp, ich danke dir für den Anruf. Alles klar, dann tschüssi. Okay, tschüss. So, was wollen wir mal, dann würde ich mal sagen. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Thank you. das Herz. Oh, but the pusher is a monster. Good God, he's not a natural man. The dealer for nickel ought to sell you lots of sweet dreams. Ah, but the pusher on your body, love will leave your mind to scream. God damn. Ah, God damn, God damn the pusher. I said God damn, God, God damn the pusher man. Steppenwolf mit The Pusher. War das. Ich erkläre jetzt nicht, aus welchem Film das ist. Falsch! Falsch! Richtig! Fritz in der Prignitz. Dann 103,1. Super! Ich habe draußen Radio machen! Fritz, das ist mir hier voll aufgeschrieben, Leib geschrieben. Toll! Radio machen macht so einen Spaß, ist so spitze. Um 22.35 Uhr insbesondere, das Wetter in der Nacht bleibt es bewölkt. Uns erwartet immer wieder Regen, Schneeregen oder Schnee. Die Temperaturen sinken auf plus 2 bis minus 1 Grad. Morgen gibt es wieder Schneeregen oder Schnee oder Regen. Erst im Laufe des Tages hält es dann langsam etwas auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 3 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Die Humboldt-Uni in Berlin streicht weniger Professuren als zunächst geplant. Insgesamt sollen laut der Universität in den nächsten 5 Jahren fast 80 Stellen wegfallen. In den letzten Monaten war In den letzten Monaten war immer von mehr als 500 Stellen die Rede gewesen. In den USA leben angeblich Dutzende sogenannter Schläfer, das berichtet eine konservative US-Tageszeitung. Die islamischen Extremisten seien in Terrorlagern in Pakistan und Kaschmir ausgebildet worden. Sie warten dem Bericht zufolge auf einen Terroreinsatz in den USA. An französischen Schulen wird es bald ein Kopftuchverbot geben. Dafür hat sich das französische Parlament ausgesprochen. Das Verbot soll zum Schulanfang im Herbst in Kraft treten. In Deutschland plant Hessen als erstes Bundesland ein Kopftuchverbot für muslimische Beamtinnen. Das hat Hessens CDU-Fraktionschef Jung angekündigt. Das Gesetz dürfte den Landtag ohne Probleme passieren, denn die CDU hat im hessischen Parlament die absolute Mehrheit. Und der Verkehr auf Fritz hat nur eine Meldung, und zwar seid vorsichtig, es kann stellenweise glatt werden, denn Schnee und Schneeregen, also vorsichtig, ansonsten natürlich gute Fahrt. Spitze formuliert, wobei man ja heute eigentlich doch erwartet, dass irgendwie unterwegs hat los ist. Naja, heute geht's eigentlich. Gestern war irgendwie richtig Blitzeis angesagt, das war richtig übel. Gestern war Blitzeis? Jo, stellenweise auf jeden Fall. Viele, die aus Frankfurt Richtung Berlin gefahren sind, also nur mit 20 über die Landstraßen gekrochen und haben ganz oft hier angerufen und meinten, geht gar nicht, da waren überall Wagen und so weiter, auf der Straße rechts, links, LKWs quer stehen und so weiter. Bastian Börner, ich bewundere dich, welche Dramatik du so manchmal in die Stimme legen kannst. Kennst du das nicht, wenn plötzlich irgendwie die ganze Realität irgendwie so ein bisschen zusammenbricht, weil das Klassische nicht mehr funktioniert? Einfach so dieses Verkehrswesen, alle strömt so. Habe ich jeden Tag bei mir zu Hause. Wenn ich aufstehen muss, empfinde ich als irren Zusammenbruch jeglicher Realität. 14. Februar. Valentinstag, der Tag für alle Verliebten. Schön. Und für alle, die sich an diesem Tag gern verlieben wollen, präsentiert Fritz das große, verbotene Liebe Valentine Clubbing. Am Valentinstag ab 21 Uhr im Wanderhof Schwarzheide. Mit den Stars aus Verbotene Liebe, mit Handy Blind Dating und mit den Fritz-DJs Frankie Mantel und Bodo Beutel. Das Verbotene Liebe Valentine Clubbing am 14. Februar, 21 Uhr, Wandelhof Schwarzheide. Und im Radio? Fritz! Damit muss aufgeräumt werden. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah! When she is walking, she's like a samba, swinging cool, or swaying gentle, but when she passes, each one she passes goes, so sadly, how can he tell her that he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks through the sea, she looks straight ahead, not at him. So sieht das aus. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich glaube, als besonders starken Radiomoderator zeichnet mich das nicht aus, wenn wir jetzt eine Dreiviertelstunde nach Beginn der Sendung immer noch nicht so richtig wissen, worüber wir eigentlich reden sollen. Wenn wir mit dem Lateinischen, mit Ceterum Censeo Saxonam Anhaltinam, Ascaniam Anhaltinum, Noniam Esse oder wie auch immer, nicht weiterkommen, über Ulmer Frauen nichts erfahren haben und den Begriff des Treppenwitzes immer noch unerklärt und rätselhaft vor uns stehen sehen. Wie soll das weitergehen? Warum gibt's gewissermaßen? Gut, Brandenburg ist ein Flächenland. Ist ein bisschen strukturarm. Jeder fitte junge Mensch hattet Weite und sei es Ulm gesucht. Aber Berlin ist eine florierende Metropole, eine megalomanische Medien-City mit 50 Milliarden Miesen. Da muss doch auch, humane Hirnkapital vorhanden sein. Da sollte man doch denken, das klingt jetzt ein bisschen Brandenburg-feindlich, da sollte man doch denken, dass da ein paar helle latinische Gemüter da sind, dass da ein paar Wortklopfer, Begriffsspalter im Publikum vorhanden sind, die mit wenig Mühe macht, den Begriff des Treppenwitzes durchzudeklinieren. Und da mal schön ein bisschen rum zu etymologisieren. Aber, denkste, man sollte doch denken, weitgereiste junge Menschen sind da, die jetzt gewissermaßen ein plastisches, praktikables, mit Hinweisen gespicktes Bild der Ulmerin zu zeichnen, verständen. Wenn denn derartig beschriebene Menschen unter den Zuhörern sein sollten, dann würde ich die doch mal bitten. Ruft ja natürlich hier immer Leute an, wo man denkt, naja, hoffentlich wird's wenigstens, hoffentlich schafft er gewissermaßen die Berufsanforderung eines Arbeitslosen mit Würde auszufüllen. Wenn aber die von mir vorhin beschriebenen Menschen unter den Zuhörern, Zuhörerinnen vorhanden sein sollten, ja, dann schämt euch doch nicht. Dann greift zum Telefonhörer und wählt die Nummer hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonst die Gesagten... Ich meine, wir wollen es mal vormachen, es ist ein Jugendradio. Und wenn man jetzt mal so ungefähre Umrisszeichnung eines Jugendlichen heute zeichnet, dann springt er natürlich das kalte Grauen mit nacktem Hintern direkt ins Gesicht. Und man will verzweifeln, man verflucht den Tag seiner Geburt. Das ist ja schon alles klar, aber trotzdem wird doch auch noch Ausnahmen geben. Und wenn nicht, Mann, ey, das ist ein Jugendradio, das hindert uns da aber nicht, hier mal eine erwachsene Sendung zu machen. Oder das erhindert da jetzt auch nicht Erwachsene, richtig, Vollmütter, End-30er Vollmütter, hier anzurufen und zum Telefonhörer zu greifen. Kinder, die Jugendlichen sind sowieso alle in der Unterzahl, da muss man sich da nichts vormachen. Kickt euch mal die Bevölkerungspyramide an, das ist ja irgendwie so ein Thema bei mir, weil ich mich dann inzwischen auf der sicheren Seite weiß, sehr am Herzen liegt. Die steht da praktisch auf dem Kopf. Ja, wir sind doch irgendwie, haha, alle Jugendlichen sollen mal herkommen, kriegen gleich in die Fresse. Da müssen sich da bloß mal ein paar Erwachsene ein bisschen zusammentun, muss man bloß das Selbstbewusstsein haben gegen diesen Jugendwahn. Jugendradio, Jugendradio, ihr seid doch zum Aussterben verdammt. Jugendradio ist doch ein Dinosaurier praktisch. Wir können doch, also zack, Mann, aber lasst euch da jetzt nicht durch die Forschnis, der doch irgendwie durch so Idiotensender wie Pro7 und Sat1 und RTL und RTL2 angestachelte Jugendliche hier die Telefonnummern wegwählen. Schön, ey, der Kabel 1 Zuschauer. Ja, Mann, ey, kick an, die Serie, die kennt da noch früher, als ich noch irgendwie mit dem FDR-Tempt immer Fernsehen gekickt habe. Die können doch hier auch anrufen. Wenn Sie glauben. Die sollen jetzt da bitte auch mal anrufen. Haben, Sonst wird ja, sonst wird ja der Sender, die Sender, sonst, top. Oh, dann passieren Sachen. 0331 für Potsdam, 7097 110. Davon war keiner zu träumen, kann dann hier passieren. Aber wir werden gleich sehen, wieder, hallo? Hallo. Ah! Caroline. Tag, Caroline. Ja, bevor du jetzt einen Schlag einpackst. Sag mal, ist das jetzt alle hier meiner Suada zu danken gewesen, dass ich jetzt so eine... Wieso der ganze Gegenteil? Ich habe schon vorher gehabt anzurufen, diese Suada hätte mich eher davon abgehalten. Wieso denn? Aber ich will jetzt hier endlich mal diese Sache... Weil du auch lieber jugendlich sein willst? Ach, um Gottes Willen. Aber weil diese Sache mit dem... Wofür hat man sein großes Latinum? Und was du hast dein großes Latinum? Würde von Arbeitslosen ausfüllen und so, das trifft genau auf mich zu. Ach so. Jetzt du bist richtig jetzt. Arbeitslose mit dem großen Latinum. Wir wissen was. Toll. In die Diskussion einsteigen. Toll. Und werde mal diesen ganzen gut bezahlten Professoren, die sich da geäußert haben, die interessante Frage vorlegen. Sag mal, jetzt kann ich schnell mal fragen, wie lange Ausbildung du denn hast, um eine würdevolle Arbeitslose zu werden? Was man machen muss, um erfolgreich arbeitslos zu sein? Erfolgreich arbeitslos? Na, ich habe zum Beispiel eine Initiative gegründet. Ja, nee, aber sag mal erstmal ausbildungsmäßig. Abitur hast du. Na, Abitur habe ich, großes Latinum habe ich. Großes Latinum, super. Dann habe ich studiert an der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Ach. Bin Filmemacherin. Ja. Ja, dann habe ich... Richtig mit Abschluss. Na, aber Logo. Bist praktisch Diplom... Hat mit Diplom oder wie heißt denn da so ein Abschluss? Nee, das war damals, weiß ich nicht, eher noch so ein Modellstudiengang. Ich war gleich einer so von den ersten, die da studiert haben. Ja, und was hast du da genau studiert? Regie, Kamera? Na, ich habe, man konnte sich ja dann so seine eigenen Schwerpunkte suchen. Also das ging ja so von Produktion über Beleuchtung bis, Beleuchtung ist ja scheiße, oder? Wir wollen Beleuchter sein. Total. Also wenn du keinen guten Beleuchter hast, kannst du zu mir. Ja, den glaube ich, aber man braucht einen guten Beleuchter, aber man will doch kein guter Beleuchter sein, oder? Man will nicht unbedingt Beleuchter sein, so habe ich das auch gesehen. Genau. Also insofern habe ich mich so auf Drehbuch, Regie und Schnitt. Drehbuch, Regie und Schnitt? Ja. Toll. Und dann war das aber, weißt du, so beim Fernsehen lauter Säufer und Tablettenschlucker. Toll. Ganz schlechtes Niveau. Ach so, ja, echt? Nee? Ich hätte mich sofort zu Hause gefühlt. Ja, nee, ich überhaupt. Na gut, ich meine, vielleicht will man so auch nicht mit drei von seinesgleichen im selben Zimmer sitzen. Ich bin ja völlig ambitioniert. Ach so. Ich dachte, ich werde jetzt den deutschen Film retten und so weiter. Ja, ja. Und die warten ja auf so eine Leute wie mich, deswegen haben sie ja die Film- und Fernsehakademie gegründet, stimmt aber ja nicht. Und denkst du, die warten auf festangestellte, arbeitsscheue Säufer, oder? Ja, genau, so weit ungefähr. Und in der freien Filmbranche, da haben die schön dicht um die Geldtöpfe gesessen und keinen rangelassen. Ja. Und da hattest du dann so die Chance, so dich da irgendwie, ich sage das jetzt mal ganz ordinär, dich da irgendwie hochzuvögeln. Ja. Ach, waren dann auch lauter Männer, die um die Geldtöpfe drum gesessen haben? Naja, natürlich waren es lauter Männer. Ja, ja. Und man hätte man sich da hochvögeln können. Hat man aber ja als Männer, Frau wenigstens noch eine Restchance. Was machen denn jetzt junge Männer? Filmemacher Männer. Die müssen ja das hochvögeln. Ach so. Oh. Ach, da musste der noch schwul werden praktisch. Oh, das ist ja auch anstrengend, oder? Dann ist ja, hat man als Frau also ist ja doch ein Vorteil. Ist jedenfalls scheußlich. Und insofern habe ich mich dann auf mein ursprüngliches Ziel besonnen. Arbeitslos zu werden. Künstlerin. Ach so, Künstlerin. Das ist aber auch brotlos, oder? Nee, das war super. Da bin ich dabei. Echt? Also ach, dann hast du voll so die Frauenförderung abgegriffen. Nee, da bin ich völlig avantgardistisch hier losgezogen und hab Video gemacht und Performance und... Ach, du hast da nur so Performances gemacht? Ja, ich war so richtig freie Künstlerin. Ja. Ja. Und und so weiter. Irgendwann. Aber Performance, das kann man schlecht verkaufen, weil insofern ist ja doch schon praktisch ein schönes Bild zu malen und zu sagen, naja, ist eher in Rottönen gehalten, 1 Meter haben mal 1,50. Ich habe immer gesagt, ach, wenn sie malen würden. Ehrlich? Ja. Ja? Aber inzwischen malen. Warten, und haben die immer einen Ausschnitt gekickt dabei wahrscheinlich, oder was? Nee. Ich sage dir, Kuttner, es nutzt alles nicht. Entweder du hast Kohle oder du setzt dich durch, das heißt, du hast ja irgendwie schlimme Charaktereigenschaften. Ja. Mir geht das alles ab, ich habe kein Geld, ich habe keinen schlechten Charakter, also ich habe überhaupt nichts von dem, was man heutzutage braucht, um so richtig, und ich bin auch irgendwie als Frau, dass man sowieso irgendwie, ich kann es schlecht erklären, vielleicht liegt es ja auch an mir, ich weiß es nicht, ja, aber jedenfalls habe ich ein großes Latino. Ein großes Latino? Um nochmal aufs Thema zu kommen, ja. Aber warum hast du dann aufgehört mit den Performances? Na, als ich gesundheitlich zu anstrengend wurde mit dem Künstlerleben. Ach so. Das ist total anstrengend, weißt du? Wieso denn? Immer das Koksen, Spritzen, Saufen? Ach so. Nur Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ja, das nervt. Eröffnung, Partys, Kneipen, ja. Oh, ja. Aber vielleicht hättest du ja auch so den Mythos gewissermaßen der irgendwie Unberührbaren, der Stoischen, die immer am Rand sitzt, mit traurigem Blick geben. Nee, die war ich ja überhaupt nicht. Ich war ja immer manisch mittendrin. Was warst du immer? Manisch mittendrin. Ach so, ja, das ist natürlich irgendwie blöde. Oh, das geht dann auf die Knochen, oder? Boah, total. Das ist ja wie Bergbaukunst. Ja, irgendwann ging es dann so richtig rapide bergab. Da habe ich alles doppelt gesehen und hatte irgendwie, wie es ich war, grüne Flecken, rote Flecken. Also richtig schlimm. Ja. Und dann Migräne. Und dann dachte ich, nee, jetzt musst du dein Leben ändern. Also Migräne ist ja so furchtbar. Boah, ja. Ja? Kriegen aber auch Frauen hauptsächlich, wa? Nee, Männer auch, so. Männer auch. Aber ich glaube, unter Frauen sind noch verbreiteter, war es auch ungerecht. Ja, aber die Männer kriegen dann, wie es ich war, die haben dann auch so ihre Zipperleins. Ja. Vorstriadrüse. Ah, das hör auf. Man ja als Frau ja nicht, was das ist. Stimmt, ne, wissen wir als Mann kaum. Genau. Sag mal, ach, du hast aber großes Latinum. Ich habe großes Latinum. Super. Genau. Aber jetzt, sag mal, hast du eigentlich überhaupt mal einen Film gemacht? Ja, natürlich. Außer an der Schule? Warten. Na super, ich habe ganz avantgardistische Videos gemacht. Ah. Und ich habe es immerhin geschafft, einen Kurzfilm mal für den SFB zu drehen. Ach, kick an. Ja. Worüber denn? Über den schönsten Hintern Berlins. Warte, dann bist du doch bei Diebken gelandet, oder was? Naja, nee. Es war eher so dann symbolisch. Ah, ja, ist klar. Ich habe dann auf eine Statue zurückgegriffen. Ah, nicht schlecht. War ein sehr schöner Film. Ah. Sehr schöner Film. Und über diesen Film habe ich dann auch das Interesse dieses Videogaleristen geweckt. Also das hatte dann schon auch einen Zusammenhang. Kann man Kunstvideos dann eigentlich verkaufen? Ach, ich weiß nicht. Es gibt sicher Leute, die alles verkaufen. Ja. Aber dir gelingt es nicht so richtig. Also mir gelingt es nicht so richtig. Also ich war froh, dass ich irgendwie einfach leben konnte und die Sachen machen konnte. Ach, kein Geld und kein schlechter Charakter ist echt zu wenig. Ja. Mir ist dabei also auch nicht rausgekommen. Aber es war eine richtig tolle Zeit. Und ich konnte so meinen ganzen Exhibitionismus befriedigen. Ja, das ist natürlich auch toll, wa? Das ist natürlich auch eine wichtige Etappe. Also wenn man die mal hinter sich hat. Gerade bei den Performances. Ja, ganz genau. Ja, aber darum kann ich mir die oft auch nicht anschauen. Also nur stiegen dich, aber ist, oder? An meine Performances hätten dir gefallen. Ja, naja, hin und wieder mal jeden auch. Ja. Die waren nicht so eklig. Nee? Gut, dann bin ich schon mal beruhigt. Die waren nicht eklig. Nee? Nee, die waren hocherotisch. Ach, hocherotisch? Ja. Ach, super. Na bitte. Praktisch, so ein bisschen bauchtanzmäßig. Nee, so. Gar nicht. Ich habe mich nackt auf dem Baumstamm gelegt und mich mit Leopardenmuster bemalen lassen. Ach so, das sieht ja lässig aus, oder? Das sah super aus. Ja, und dann hast du da eben so rumgelegen auf dem Baumstamm. Ja, und wie eine Katze, ohne mich zu bewegen, eine Stunde. Ohne zu bewegen? Ja. Und was hast du gemacht, wenn es irgendwo mal gejuckt hat, oder was? Na, tief durchgeatmet. Ehrlich? Ja. Ach, das war dann schon ein Konzept. Duell konsequent voll. Nicht bewegen. Aber sicher. Und niesen war auch nicht drin. Ach nein, niesen, da war überhaupt nicht dran zu denken. Eieiei. Au, das ist ja dann auch harte Arbeit. Harte Arbeit. Ich war also ein paar Pfund abgenommen in der Stunde. Ach, da hast du gefleckt auf dem Baumstamm rumgelegen. Ja. Nicht schlecht. Nee, ne? Nee, oder? Ja. Nee, war super. Super, das finde ich ja auch. Und ich war ja auch kurz davor, wirklich das New York-Stipendium zu kriegen. Aber das ist ja so eine Mafia, diese Kunstklicke. Ja? Ach, schrecklich, oder? Das Geld wird immer irgendwie, eine Hand wäscht die andere und die wollte doch nach New York. Na ja, dann nehmen wir der doch das Stipendium. Mhm. Und es geht ja wirklich in der Kunst überhaupt nicht darum, ob du gut bist oder ob du irgendwie neu bist oder ob du aufregend bist. Also wenn es ums Geld geht, ne? Ja. Das sind immer die gleichen. Ja. Ne? Ist aber mit der Kunst ist auch schwierig, war? Seitdem die so den Bereich des handwerklich Sicheren verlassen hat. Und da, sag mal, diese Momente von, das ist aber fetzig, ist ja auch schwer einzuschätzen oder schwer zu objektivieren. Also, was ich sehr schwierig finde, ist auch diese ganze Mentalität in Deutschland. In Deutschland wird ja jede Form von Kreativität, ja, die nicht gleichzeitig sozusagen erfolgreich ist, ja, ja, eher verachtet, ja, wie so eine Art Geisteskrankheit. Mm-hmm. Und das finde ich irgendwie sehr schwierig. Ja. Also das ist, wenn ich mir vorstelle, wie viele triste Flure es in diesem Land gibt, ja, und wie man die aufpeppen könnte, indem man da mal ein paar schöne Bilder aufhängt, ist überhaupt nicht dran zu denken. Ja, da bezahlen die haufenweise triste Beamte, ja, ja, ja, statt einfach mal ein bisschen Geld in schöne Bilder zu investieren. Stimmt. Damit die Leute, die gezwungen sind, auf diesen Fluren rumzusitzen und zu warten, wenigstens so ein bisschen Inspiration kriegen, ein paar schöne Farben und so, ja, alles immer so dieses komische Grün und ja, Braun und Grau und ja, so. Ach, wobei die aber, finde ich, auch als Zerrspiegel wäre, glaube ich, auf Behörden wäre ganz lustig, oder? Prima, das wäre auch genau schick, dass man ein bisschen was zu tun hat. Überhaupt Spiegel, Neonröhren, also ja, ich meine, es geht ja nicht nur darum, Bilder aufzuhängen, man kann ja, ja, auch Designer beschäftigen und Innenarchitekten und die sind da bestimmt auch alle arbeitslos ja inzwischen. Ja, oder so Rechtschreibfehler, dass man immer was zu grübeln hat, wenn man so sitzt und denkt, und was stimmt da an dem Wort nicht? Genau. Ja, schreibt man nur Rhythmus ja mit RH oder TH oder mit allen beiden oder ohne genau oder so, wa? Ja, genau, so ja eine Sachen. Ganz genau. Ah, das wäre nicht schlecht, ja, stimmt. Da könnte man sich die Wartezeit im Amt schon ein bisschen oder vertreiben. Oder so zum Beispiel im Arbeitsamt dann so große Tafeln aufstellen mit den sozialen Menschenrechten. Recht auf Arbeit. Ja. Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Ah, ja, das wäre. Recht auf ja, freie Berufsausübung. Das wäre auch super. So. Das ist das, was ich ja als nächstes machen möchte. Große Schriftbilder mit diesen Menschenrechten aus der UN-Charta. Was hier nämlich im Moment passiert mit der Arbeitslosigkeit, verstößt massiv gegen die Menschenrechte. Ja, ja. Da wird überhaupt nicht drüber geredet. Es gibt ein Recht auf Arbeit. Es gibt ein Recht auf freie Berufsausübung. Ich meine, von der Menschenwürde wollen wir ja nicht anfangen, ja. Aber es gibt wirklich soziale Menschenrechte. Es gibt ein Recht, ein Menschenrecht auf soziale Sicherheit. Mhm. Das ist alles, steht alles in dieser UN-Charta drin. Ne, im Grunde kannst du der Bearbeiter beim Arbeitsamt. Musst du gleich verklagen. Musst du gleich sagen, sie verstoßen hier gegen die Menschenrechte. Genau. Ja, wenn er hier mit Zumutbarkeitsregeln kommt, ist ja ein klarer Menschenrechtsverstoß, ja, ja. Und wenn du dann noch einen guten Draht zu Busch hast, dann wird gleich das Arbeitsamt bombardiert. Genau. Schwupp, wird's flach gemacht, oder? Ja. Das wäre also auch nicht schlecht. Arbeitsamt, ja, ist der ja verschwendet sich da im Teil Irak, des ey Problems und schön, nicht Teil deutsche der Lösung. Arbeits- also für die Arbeitsämter könnte man sofort zumachen und für das Geld in Kunst investieren. Genau, oder in beheizbare Parkbänke. Das ist ja auch Kunst. Das ist ja auch Kunst, genau. Sag mal, warum hast du denn eigentlich große Latinum gemacht? Na, weil ich damals das auf dem braucht man doch nicht, wenn man nackig auf dem Baumstamm liegt. Üblich. Auf dem Gymnasium, ah ja. Also, übrigens fand ich Latein schön. Also ich möchte jetzt übrigens wirklich noch mal was zu diesem Satz sagen. Ja, ja, ja. Weil eigentlich wollte ich das schon letzte Woche machen, aber da war ich so schlapp, dass ich echt warum mehr denn von meinem Sofa bis zum Telefon. Ich habe so Tage. Ach so, ja, habe ich auch, stimmt. Also insofern eine blöde Frage. Ich habe geschafft, mir ein Telefon zu holen. Ah ja. Insofern schon mal ganz gut drauf. Ich dachte, nee, ich habe nur gefragt, weil ich dachte, ihr habt vielleicht einen Anlass für deine Schlappheit. Nee, ganz normaler. Ansonsten ist mir die auch vertraut, ja, klar. Ja, nur noch so mit einem Ohr so leise lächelt, ja, der ja Sendung sozusagen ja lauscht, aber nicht mehr in der ja Lage ist, sich da irgendwie aktiv und trotzdem zu beteiligen. Und trotzdem, selbst wenn der rechte Arm, auf dem man liegt, eingeschlafen ist, man nicht mehr die Kraft hat, sich umzudrehen, oder? Na, so schlimm ist es nicht. Ich nee mache ja Yoga. Ich habe eine exzellente Ach, du Durchblutung. Machst Yoga? Ja. Ja, wenn man erstmal eine Stunde auf seinem Arm liegt, dann schläft er da ein. Ah, nein, du bist ja geübt. Yoga und als Leopard ja verkleidet genau und so. Genau, ja, ja. Nee, so weit passiert mir nicht. Ach, kicke ihn an. Ha, ha, ha. Yoga! Wie lange, also, wie oft machst du da Yoga am Tag? Ach, naja, wie oft? Also ich mache eigentlich im Moment nicht mehr so schrecklich regelmäßig Yoga, aber ich habe es eine Weile sehr regelmäßig gemacht. Ich war dann nämlich zwischendurch auch mal Yoga-Lehrerin ein paar Jahre. Ach. Ja. Ich habe dann nämlich irgendwann mal einen Kunstbegriff. Hast du einfach gesagt, du kannst Yoga oder muss man sich, nee, weiß man dann, dass man, wie wird man Yoga-Lehrerin? Naja, ich meine, inzwischen gibt es ja so Schnellkurse. Ja. Wo die wie die Brötchen auf den Markt. Ja, würde ich denen aber misstrauen, oder? Aber sehr. In drei ich meine, Wochen mit den. Ich habe noch traditionell gelernt, von Herz zu Herz. sozusagen... Was heißt denn von Herz zu Herz? Ja, natürlich. Ja. Also die wahre, lebendige Tradition, die lässt sich ja nicht in irgendwelchen Kursen einkaufen. Ja. Das läuft ja dann noch ein bisschen anders. Und ich habe das auch gar nicht gemacht, um Yoga-Lehrerin zu werden. Ich habe das gemacht, um meine Migräne loszuwerden. Und wo hast du das gemacht? Irgendwo in Spandau oder was? Naja, ich habe in Berlin angefangen. Mhm. Und dann bin ich, als es dann hier Krach gab, ja, und das irgendwie so meine sich erweiternden Horizonte nicht mehr befriedigen konnte, habe ich alles zusammengekratzt und bin in die Schweiz gefahren. Ach! Mhm. Dann aber nach Indien hast du es nicht anzuschaffen. Ach, in Indien war ich ja schon lange vorher. Ach so, aber nicht yogamäßig. Nicht yogamäßig, obwohl ich da, denke ich mal, auch so ein paar grundsätzliche Inspirationen schon auch aufgegriffen habe, die dann eben Jahre später dazu geführt haben, dass ich einen sehr mühelosen Einstieg und Zugang zum Yoga hatte. Ah, ja. Ach, und dann hast du in der Schweiz, richtig, bei so einem ordentlichen Schweizer halt schön mit sauberen Fingernägeln und ein bisschen Zahnarztkunst an der Wand gelernt. Genau, blütenweißer Kittel. Ja, klar. Ach, und wie lange hast du da gelernt bei dir? Ja, ich war dreimal dann unten in der Sommerschule. Ja. Und es geht ja im Grunde darum, die Sachen umzusetzen. Also es geht ja eigentlich gar nicht darum, irgendwas nachzumachen, was einem jemand vormacht, sondern es geht darum, die Sachen für sich selber zu erschließen und zu integrieren. Und es ist ein langer Prozess und der geht sehr, sehr tief. Ja, Yoga ist aber auch nicht für ungeduldige Menschen, wa? Naja, ich meine, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ach so. Muss ich dir da widersprechen. Aber man wird vielleicht ein bisschen geduldiger. Oder gewinnt, sagen wir mal, ich möchte mich mal vorsichtig ausdrücken, ich bedenke eigentlich, dass ich immer noch ziemlich ungeduldig bin, aber man gewinnt eine gewisse Distanz zu seiner Ungeduld und das ist schon mal für einen ungeduldigen Menschen ein ganz schöner Fortschritt. Ach, guck mal an, vielleicht sollte ich auch Yoga machen. Doch, du solltest Yoga machen. Ich fange jetzt übrigens wieder mit dem Kurs an. Ach, guck an. Und wenn man einfach lange schläft, das kann Yoga nicht ersetzen, oder? Kommt drauf an. Ich schlafe nämlich immer lange. Also das ist eigentlich auch eine sehr schöne Sache. Oder? Ja. Ich denke nämlich auch immer. Ja. Einerseits habe ich natürlich dann doch irgendwie mein gewissermaßen protestantisch-kapitalistisches Arbeitsethos, was immer sagt, steh früh auf. Ja, aber und dann sage ich, aber dass du überhaupt so ein Morgenmensch bist? Nee, bin ich ja sowieso nicht. Das lernt man ja in diesen Existenzgründerschulungen, habe ich auch gemacht. Echt? Ich habe wirklich alles durch. Das lernt man ja in diesen Existenzgründerschulungen, dass es ganz wichtig ist, seinen Typ richtig zu erschließen, damit man überhaupt optimal arbeiten kann. Ach, den habe ich erschlossen. Und wenn man kein Morgenmensch ist, dann soll man auch nicht, um Gottes Willen, am Vormittag nichts machen. Ach, guck dir an. Also die haben ja doch einen gewissen Realismus, diese Existenzgründerlehrer, oder? Ja, also das ist völlig in Ordnung. Ja. Also hat mich sehr bestätigt. Gut. Ne? Ich habe ja schon als Schulkind, habe ich ja gesagt, also sobald ich in der Lage bin, mein Leben selber zu gestalten, ja, kein Wecker. Ich möchte nie wieder in meinem Leben, dass mir ein Wecker quer durch irgendeinen Traum sägt. Ach echt nicht? Nee. Ich möchte so lange im Bett liegen, bis ich wirklich aufwache und den Wunsch verspüre, aufzustehen. Ach, ich bin ja Wecker-Fan eigentlich. Also wenn sie mit mir durchgehen, dann stelle ich mir den Wecker eine Stunde, bevor ich aufstehen muss. Dann klingelt der Wecker und ich weiß, ich kann noch weiter schlafen. Das ist super. Ach, das ist, glaube ich, eigentlich die schönste Zeit des Schlafes. Ich bin auf inneren Wecker inzwischen. Ach so, ja, der funktioniert bei mir auch. Und den finde ich eigentlich am besten. Ja, der ist ganz gut. Aber ganz so sicher bin ich mir deswegen nicht. Wenn ich jetzt wirklich einen Zug kriegen muss... Ja, dann stelle ich mir auch... Dann habe ich doch lieber einen äußeren Wecker. Aber da wache ich dann also sozusagen als Reserve. Aber ich wache eigentlich immer vorher auf. Ja, aber so, ja, ich auch. Aber so den inneren Wecker stelle ich eigentlich gar nicht. Wenn ich nicht aufstehen muss, dann gehe ich ins Bett und warte. Und dann bin ich auch total gespannt. Mal sehen, wann du wohl wach wirst. Aber ich wollte jetzt noch mal was zu diesem Lateinischen sagen. Genau, ja, da müssen wir noch hinkommen. Also, Ceterum censeo. Ja. Ne? Das heißt also so viel wie, im Übrigen bin ich der Meinung, dass. Ja. Und dann heißt ja dieser Satz mit diesem Saxon. Karthago, ja. Die Ländam esse. Ja. Und das ist ja eine ganz verflixte grammatische Verbform. Ach echt? Die Ländam esse. Also ich würde das mal so über, das ist sozusagen sowas wie Futurum Definitivum. Ah, so. Also das habe ich jetzt erfunden, die Bezeichnung, aber das drückt so das aus, das ist so wie ein Fluch, ne? Ah ja. Und das das heißt, glaube ich, so viel wie soll zerstört sein. Ja. Das heißt, esse heißt ja sein. Das ist ja, ja die Grundform des Verbs. Esse, ja, sein. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, Saxonia, Anhaltina, ja, gibt's oder gibt's nicht, ja, dann ist es ja eine ganz normale Konjugation. So. Aber und wie hieß er denn, soll es nicht geben? Das wäre das mal auch nochmal so ein Fluch. Ja, das, also so gut bin ich ja nun schon lange. Ach so, nicht mehr, schade. Aber also da, das ist jetzt wieder eine Aufgabe für jemand anderen. Also ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, dass es meiner Meinung nach nicht non esse, sondern non est heißen müsste. Ach, echt? Schlicht und einfach. Ja, es gibt doch überhaupt keinen Grund, in diesem Zusammenhang die Grundform des Verbs zu benutzen. Ist heißt est und ist, ja, nicht heißt non est. Aha. Und dieses Delendam esse ist eine, ja, ganz spezielle Fluchgrammatik. Bildung. Ja, eine Fluchgrammatik. Die Fluchgrammatik, toll. Soll zerstört sein. Ja. Da ist dieses esse, Delendam esse, was zu zerstören ist. Mein aber, lieber Scholli. Ne? Ja. Und deshalb heißt es, glaube ich, wenn man einfach sagt, gibt es oder gibt es nicht, ja, dann ist das est oder non est. Ja. Wie ist eben, ist, est. Kick mal einer an. Da ist von diesen ganzen Professoren keiner drauf gekommen. Naja, keine Professoren, das waren jetzt bloß einer mal Doktor. Wieder, was ist für ein geistiges Gefälle zwischen Arbeitslosen und Professoren jetzt? Ja, gut bezahlte Leute, die einfach nicht mehr denken, obwohl es dann natürlich auch Ausnahmen gibt. Ja. Und dann will ich natürlich auch sagen, es kommt vor, dass ich mich irre, aber ich würde da wirklich jetzt gerne nochmal jemanden zu hören, wieso die alle behaupten, es müsste Esse heißen. Leuchtet mir nicht ein. Naja, ja, vielleicht ist jetzt ja so ein Esse-Spezialist da unterwegs, dann soll er hier anrufen, oder? Esso Besso. Ja, so sieht es aus, so war wie der Lateiner sagt. Okay, ist schon, also, das finde ich ja aber auch schön an dieser Sendung, dass es so seltsame Konstellationen gibt, dass man gewissermaßen mit nackten als Leopard verkleideten Frauen die Feinheiten lateinischer Grammatik erörtert. Ne? Oder? Ich habe dir gesagt, meine Performances sind immer sehr ironisch. Vielen Dank für deinen Anruf. Alles klar, danke. Okay. Für die Tschüss. Ich wollte dich längst schon wiedersehen, mein alter Freund aus Kindertagen. Ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit all den Kindersorgen. Ich fühlte mich bei dir geborgen und aller Kummer flog davon. Hab ich in deinem Arm geweint, strichst du mit deinen grünen Blättern mir übers Haar, mein alter Freund. Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen hoch. Du fielst heut früh, ich kam zu spät. Du wirst dich nie im Wind mehr wiegen, du musst gefällt am Wege liegen und mancher, der vorübergeht, der achtet nicht den Rest von Leben und reißt an deinen grünen Zweigen, die sterbend sich zur Erde neigen. Wer wird mir nun die Ruhe geben, die ich in deinem Schatten fand? Mein bester Freund ist mir verloren, der mit der Kindheit mich verband. Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen rot. Bald wächst ein Haus aus Glas und Stein, dort, wo man ihn hat abgeschlagen. Bald werden graue Mauern ragen, dort, wo er liegt im Sonnenschein. Vielleicht wird es ein Wunder geben. Ich werde heimlich darauf warten. Vielleicht blüht vor dem Haus ein Garten und er wacht zu neuem Leben. Doch ist er dann noch schwach und klein, und wenn auch viele Jahre gehen, er wird nie mehr derselbe sein. Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen rot. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, so, dann werde ich mal ins Mikrofon sprechen und der Aufforderung hier folgen. Sprich bitte ins Mikrofon. So. So, Kinder, ach, das ist jetzt heute aber wieder eine unordentliche, unaufgeräumte Sendung, im Gegensatz zu mir. Also, na, unordentlich selber schon, aber durchaus aufgeräumt heute. Was, naja, die Latino-Frage ist ungeklärt. Also, die wird immer komplexer, immer komplexer. Jetzt wird schon das Esse in Frage gestellt. Meine Fresse, heißt es nun Esse oder heißt es Est oder... Aber schon auch Saxonam Anhaltinam, Saxoniam Anhaltinia Anhaltinam, Saxoniam et Anhaltinum, non est, non esse, non jam esse. Ah, oh, ich schau nicht mehr durch hier. Hallo, die Sendung wächst mir heute über den Kopf. Hallo, hier ist Rotraut. Hallo, Rotraut. Wie geht's? Ja, spitze. Ja, schön, mir auch. Ja, echt? Ja, endlich. Was denn endlich? Endlich geht's hier spitze, oder was? Ja, sozusagen, wieso? Ja. Wie sah es denn aus, als es dir unspitze ging? Ach Mensch, da war ich doch im Krankenhaus, ach, weißt du was? Noch? Ja, kommt schon mal. Nee. Länger her. Ah, ist schon länger her. Weißt du noch? Ach so, kick mal ihn an. Ja. Ach doch, ist da ja kann egal. Ich. Du das warst war im Doppelzimmer. Her, oder so eine Doppelzimmerbraut warst du. Ja, irgend sowas. Oder nee, noch was? Nee. Ich war da im Einzelzimmer, ist ja auch egal. Macht ja ach, auch. Echt? Ach, Einzelzimmer ist aber du, schrecklich. Ich hatte nur ein Jahr Latein, ist ja fast leider. So schlimm wie Chefarztbehandlung. Womit? Weißt du, und da weiß ich jetzt auch nicht so weiter, aber es macht ja nichts. Mein Sohn ist jetzt noch nicht im Bett, der kam gerade sofort angeflitzt, hat lauter gemacht, ja. Ja. Und ich hab hier voll Gänsehaut gekriegt bei dem Lied, ja, eben. Ach so, na, sag ich doch, oder? Ja, herrlich. Ja, ist doch toll, genau. Ich bin nicht einer, der die Herzen reifer Frauen zu erobern versteht. Das ist aber schön, hä? Ja. Den vermutet man ja nicht auf dem Jugendsender. Genau, ne, der pfeift jetzt aber hier, der Junge, dein, statt dein ins Bett geht, verstehst ja. du, der hat morgen um fünf Viertel nach Schule, ja, Christoph geht mal ins Bett jetzt. Genau, der braucht genau, mal wieder eine Kopfnuss. Ja. Wie alt ist denn der eigentlich? Sieme. Der Bengel, Sieme? Ja, willst du ach. Mal haben kurz? Naja, gib mal her. Hallo. Hallo, Freundchen, warum bist du denn noch nicht im Bett? Weiß nicht. Sag mal, morgen ist Schule schon wieder, oder? Nö, ich kann nicht schlafen. Ist morgen noch keine Schule? Doch, morgen ist Schule. Ja, okay. Ich kann nicht schlafen, das ist kein Grund. Da musst du deine Mutti bitten, dass er den Kopfkissenzipfel in Bier und Honig taucht. Und dann wird dir ganz schwummerig im Kopf und dann schläfst du schön ein. Da hast du morgen natürlich einen Kater, aber ist ja auch nicht so schlimm. Welche Klasse bist du denn? Welche Klasse bist du denn? Zweite. Und, ist toll? Schule ist toll. War Schule ist super, oder? Nö, Schule ist spitze, oder? Ah, Schule ist toll. Ach, ist Schule toll. Ich sag dir erstmal, wenn du ja erstmal selber Mutti bist, ey, dann ist so, oh, sei froh, dass du nur zur Schule gehen kannst. Ja. Aber irgendwann wirst du damit bestraft werden, dass du genau so einen quengligen Bengel zu Hause hast, wie du jetzt einer bist. Ich kann nicht schlafen. Und deine Mutti, deine Mutti will schön einen Tierfilm auf Arte schauen. Und was muss sie machen? sich mit dem Sohn rumschlagen. Oha, ja, oder? Ist aber, wurde aber auch mal Zeit, dass dir jemand mal direkt seine Meinung sagt, oder? Weil das ist ja das letzte Mal passiert. Ein Wecker klingelt um 7, der andere klingelt um 7:45. Und? Oh. Mein lieber Freund, wir reden hier ein bisschen aneinander vorbei, habe ich den Eindruck. Ja. Ja, aber das gibt dem Gespräch natürlich so was Unbestimmtes. Ich war mal bei meinem Opa. Echt? Ja, und da war ich dann geschlafen. Am nächsten Tag hatte ich zur ersten Stunde Schule und war nur 5 Stunden am Schlafen. Eieiei. Und, war das gut? Nö. Nee, ist nicht gut, oder? Ich bin morgens nicht aus dem Bett gekommen, hab 10 Minuten Verspätung gehabt. Ah, das ist nicht schlecht. Ja. Na, beim Schlafen ist es ja einfach, dass man, wenn man spät ins Bett geht, dann schläft man lange. Wenn man früh ins Bett geht, kann man auch wieder früh aufstehen. Aber beim Alkoholtrinken ist es zum Beispiel anders. Da trinkt man abends ganz viel Alkohol und hat am Morgen aber Riesendurst. Das ist komisch. Und mit diesem für dich sicher noch im Bereich des Unbegreifbaren verbleibenden Ratschlag würde ich jetzt auch gerne sagen, jetzt aber ab in die Falle! Och, nö. Sonst wird der Onkel im Radio aber so böse. Und dann kommt er als fieser, schwarzer Mann aus dem Radio rausgekrochen. Ich hab's denn nicht, Kabel zu dir. Und quält dich nachts und dreht dir einen Arm um. Oh. Ja, so sieht's aus. Radio ist echt eine gefährliche Angelegenheit. Oh, wunderbar. Du. Ja. Moderatoren reizen ist ein hochriskantes Hobby. Boah, bist du fies. Ah ja, genau. Bin ich fies, oder? Ja. Ha. Obwohl, ich bin ein bisschen müde, aber nur ein bisschen. Naja, du brauchst ja bloß ein bisschen ins Bett gehen. Und ein bisschen schlafen, das reicht doch völlig. Verlangt doch keiner von dir, dass du jetzt wirklich richtig doll schläfst. Oder? Nö. Siehst du? Insofern wird er jetzt vielleicht doch nicht falsch, ein bisschen schlafen zu gehen, oder? Nö. Was heißt nö? Ja. So, sag mal, haben wir denn jetzt hier noch ein schönes Kinderlied? Soll ich mal ein Kinderlied noch raussuchen? Mach. Mal kicken, ein Kinderlied. Naja, das ist jetzt kein Kinderlied hier. Jetzt hätte ich ja beinahe fast unanständiges Lied gespielt. James-Bond-Musik? Ach, James-Bond-Musik. So, haben wir jetzt hier ein Kinder, jetzt haben wir hier gleich ein Kinderlied. Mein lieber Scholli, jetzt haben wir hier aber ein Kinderlied. Wo ist es denn? Hier, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Schönen Gruß von meiner Mutter. Genau. Schönen Gruß von deiner Mutter. So, jetzt machen wir hier aber eine Kombination von Kinderlied und von einem Kindererschreckungslied. Kinderlied und Kindererschreckungslied direkt hinten dran. Okay? Ja. Gut. Du schläfst jetzt, du gehst jetzt aber gleich ab in die Falle. Ja. Okay? Ja. Okay, dann tschüss. Und hör schön zu hier. Ja. 2 Musiken für dich. Ja. Ciao. Ciao. Deal. Try. war ein Junge wie jeder andere. Nur mit Mädchen, da klappte es nicht. Nahm ich mir Mut und sprach sie an, lachten sie mir ins Gesicht. Suchen Tribute to Ulm. Und wie alle Jungen hatte ich einen besten Freund. Und dieser Freund war ein Mann. Und er sagte mir jene goldenen Worte, Worte, die ich nie vergessen kann. Hey, du kleine Titte. Diese Methode war mir erst zu hart, denn ich wollte sanfter sein. Und ich erzählte den Mädchen von meiner Videoanlage zu Haus, Video 2000, doch sie fielen nicht darauf rein. Also sagte ich jene goldenen Worte, weil nichts mehr zu verlieren war. Und ich sagte sie zu einem Mädchen, das ich besonders gut fand. Und das Mädchen sagte ja. Das Mädchen, es kam mit zu mir. Und ihr wisst, was dort so alles passieren kann. 30 Zentimeter sind echt nicht übertrieben. Und diese Nacht, sie war hart, aber schön. Und ich erwachte als Mann. Und voller Dank denk ich an meinen Freund zurück. Bisher hatte ich keinen Schimmer. Und wenn ich euch etwas raten kann, liebe Jungs, diese Worte klappen immer. Everybody! Hey, du kleine Titten, so, haben wir junge Menschen wieder auf den Weg des langsamen Erwachsenwerdens geführt. Warum sage ich eigentlich Weg? Warum sage ich nicht Weg? Warum sage ich nicht Weg? Naja, ist egal. Den will ich jetzt nicht weiter nachspüren, sonst wird mir das zu autoreferenziell, zu selbstbetrachterisch Und da draußen könnte noch der Eindruck entstehen, da ist ein Mann auf dem Wege zu sich selbst, auf dem Wege der Selbstfindung. Ist nicht so? Ich sitze hier völlig unreflektiert im Glanze meiner selbst und bin praktisch aufgeräumt, durchaus bereit, hin und wieder das eine oder andere Gespräch mit dem einen oder anderen Anrufer zu führen, ohne mich allzu sehr festlegen zu lassen. Reden wir jetzt nur darüber, was eigentlich ein Treppenwitz wohl ist. Kriegen wir hier das Lateinische endlich nochmal auf die Reihe? Wie sieht's mit den Mädels in Ulm aus? Fragen, die im Raume stehen, im Gegensatz zu mir, der ich hier sitze. So, jetzt wieder mal fett Berlinert, dass nicht der Eindruck entstehen kann, ihr hättet es mit einem Sachsen-Anhaltiner zu tun. Ansonsten will ich, jetzt vielleicht nochmal hier die Nummer vom Halbautomaten, weil an den kann man sich auch wenden, ist ja offensichtlich Gesprächsbedarf da. Wenn jetzt jemandes Herz überzulaufen droht oder schwer ist oder die Zunge dit tut, was ich eben dem Herzen auch unterstellt habe, der hätte auch die Möglichkeit, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden. Der hat folgende Telefonnummer. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Genau, da kann man praktisch auch anrufen. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Nee, Quatsch, hat jetzt nur so gemacht. Wobei, jetzt sind ja hier gleich wieder Nachrichten, oder? Machen wir doch, Kinder, jetzt seid nicht böse, machen wir kurz das musikalische Zwischenspiel. Ihr könnt ja hier den halbautomatischen Anrufbeantworter ein bisschen belästigen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39, 32. Und ich würde mal hier ein bisschen rumfunny-fandannen, oder ist doch auch nicht schlecht? Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Na, sag doch. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Ja, hab ich da eben gesagt. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Jetzt müssen wir nochmal richtig. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Dabei verdanken wir ihm eine Menge. Wo wäre unser Wohlstand ohne ihn? Er ist das Element, das uns verbindet. Er ist der Strang, an dem wir alle ziehen. Er holt aus jedem von uns das Beste. Hoch lebe die Konkurrenz. Wo gestern noch Trabis tanken, fährt man heute BMW und Benz. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Doch was ich bin, das bin ich durch ihn. Ich habe ihn verinnerlicht, na klar. Der Kampf ums Dasein hält mich in Bewegung, sonst wär ich faul. Na, ist doch klar. Es ist so oft die Rede von sozialer Kälte, aber die gab's beim Neandertaler schon. Jetzt haben wir wenigstens eine Heizung und warmes Wasser und Telefon. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Das liegt wahrscheinlich an den Scheißverlierern, die sich immer auf die anderen verlassen, die ihr Leben nicht geregelt kriegen und mir ein schlechtes Gewissen verpassen. Das liegt an dieser christlichen Erziehung, an dieser komischen Schwäche für die Schwachen. Als ob das die besseren Menschen wären, da kann ich ja nur lachen. Ich will den Kapitalismus lieben, denn er liebt mich ja auch. Er hat mir so viel gegeben, ich habe alles, was ich brauch. Obwohl ich ihn so hasste und ich habe ihn scharf kritisiert, aber er hat ein großes Herz, er hat mich voll integriert. Ich will den Kapitalismus lieben und ich hoffe, dass er es hört. Ich will den Kapitalismus lieben mit allem, was dazu gehört. Ich will den Kapitalismus lieben, ich will und kann es nicht und das wird so weitergehen, bis einer von uns zusammenbricht. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaff es einfach nicht. Wenn Fritz in Neukölln, dann 102,6. Fritz Info. Das ist um 23 Uhr und 31. Das Wetter in der Nacht bleibt es bewölkt und es erwartet immer wieder Regen, Schneeregen oder Schnee. Die Temperatur sinken auf plus 2 bis minus 1 Grad. Morgen gibt es wieder Schneeregen oder Schnee. Erst im Laufe des Tages heitert es dann langsam etwas auf. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 0 und 3 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Der argentinische Filmemacher Fernando Solanas hat am Abend in Berlin für sein Lebenswerk den goldenen Ehrenbären der Berlinale bekommen. Außenminister Fischer nannte ihn einen Mann, der immer gegen Willkür, Diktatur und Korruption gekämpft habe. Gezeigt wurde Solanas neuer sozialkritischer Dokumentarfilm Geschichte einer Plünderung. An französischen Schulen wird es bald ein Kopftuchverbot geben. Dafür hat sich das französische Parlament ausgesprochen. Das Verbot soll zum Schulanfang im Herbst in Kraft treten. In Deutschland plant Hessen als erstes Bundesland ein Kopftuchverbot für muslimische Beamtinnen. Das hat Hessens CDU-Fraktionschef Jung angekündigt. Das Gesetz dürfte den Landtag ohne Probleme passieren, denn die CDU hat im hessischen Parlament die absolute Mehrheit. Die Humboldt-Uni in Berlin streicht weniger Professuren als zunächst geplant. Insgesamt sollen laut der Universität in den nächsten 5 Jahren fast 80 Stellen wegfallen. In den letzten Monaten war immer von mehr als 500 Stellen die Rede gewesen. Und der Verkehr auf Fritz hat keine weiteren Meldungen, bis auf diese. Es kann stellenweise glatt werden, deswegen fahrt vorsichtig. Ansonsten natürlich gute Fahrt. Fritz, Sonntagabend. Film Blue Moon Spezial. Mit MC Lücke. Fritz und Blue Moon live aus dem Kino in der Kulturbrauerei Berlin Prenzlauer Berg. Unser Schwerpunkt, der neue Film von Goodbye Lenin Held Daniel Brühl, Was nützt die Liebe in Gedanken, August Diehl ist auch mit dabei. Außerdem mit im Programm der Rückblick auf die Berlinale, wer hat gewonnen und warum und natürlich die Filme der letzten Wochen, vor allem die mit Kultcharakter wie zum Beispiel School of Rock. Natürlich wie immer dabei die Fritz Filmkiste mit prima Geschenken. Der Fritz Film Blue Moon live aus dem Kino in der Kulturbrauerei Berlin Prenzlauer Berg. Der Film Blue Moon Spezial. Sonntagabend ab 22 Uhr und im Radio. Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich sag mal Tach. Tach. Get what you want. I is the best. I do. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Aber eben schon gespielt den Trailer, weiß ich, aber dahinter steht die alte Werberregel: penetrieren, penetrieren, penetrieren, bis es den Leuten aus den Ohren kommt, dass sie einfach hinaus. Ah, Sprechfunk, ah, Kuttner, anrufen, ah, Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ah, die Versuchung ist ja extrem groß, immer hier so die Telefonnummer nachzumachen. Die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizei. Und dann gleich fett neu den Ruf setzen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und wenn der Hörer am Boden liegt, nochmal nachtreten. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Und gleich nochmal den hier. Wir werden hinterher sagen, weil es gibt doch auch unpolitische Sendungen. Nee, den noch nicht, sondern den hier nochmal hinterher. Genau. Bam, das nochmal rin, so. Ach, toll. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Also Telefonnummer, bam, da, da. Und dann nicht rangehen. Lässig. Das wäre super, oder? Boah, schäumende Anrufer. Die einkloppen auf ihr Telefon. Ah, warum geht denn nicht ran? Ich weiß genau, dass ihr da ist. Warum geht denn nicht ran? Ja, super. Ah, das ist ein Traum. Das wäre ein Traum. Das würde ich gerne machen. Kann ich mir ja nicht erlauben, weil ich genau weiß, dass ich dann entlassen werde und dass meine Stelle dann wahrscheinlich ein portugiesischer Schwarzarbeiter, der für ein Drittel des Geldes macht, einnimmt. Insofern mache ich fröhliche, heitere, fast direkt eine Morgenmoderatorenmine zum bösen Spiel. Hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Oh. Sag mal, wie lange hast du dich vorbereitet auf den Anruf? Ungefähr. Naja, machen wir weiter. Hallo? Sag mal, hallo? Hallo, ich weiß doch genau, dass du da bist. Geh gefälligst dran. Hallo? Hallo. Siehste, so macht man das. Wer bist du denn? Ja, Mo. Warum rufst du denn so spät noch an? Ja, weil ich Langeweile hab. Ja, aber hast du nicht das Gefühl, weil ich Langeweile hab. Hast du nicht das Gefühl, dass man so spät nicht mehr anrufen sollte, Erwachsene? Weil die vielleicht auch ein bisschen der Ruhe pflegen wollen? Weil die vielleicht da sitzen, in die Lektüre vertieft sind? Und jetzt schön an der Zigarre rumschmauchen und ein Cognacchen nach dem anderen verdrücken? Das war nicht so. Und dass sie quasi durch die Telefonklingel, total rausgerissen werden? Aus ihrer Muse, aus ihrer wohlverdienten Entspannung, aus ihrer Ruhe, weiß das nicht. Der sie so nachdrücklich bedürfen, aus vielleicht aus so einer meditativen Haltung nach, also zack, hochgeschreckt werden? Aha. Ja. So, du kennst dich ja nur aus dem Lateinischen, nehme ich an, oder mit den Frauen von Ulm? Ja, nee, ja. Ach, da ruft der Feine einfach so an, mitten in der Nacht. Ja, und weiß nicht mal warum. Ja, Stammst du aus total so verwahrlosten Familienverhältnissen? Was? Ob du aus verwahrlosten Familienverhältnissen stammt, der Eindruck muss ich doch aber hier einstellen bei mir. Verwahrloste Familienverhältnisse. Was bedeutet das? Na, ist deine Mutter eine Trinkerin und kümmert sich dein Vater nicht um dich? Und wenn er mal gute Laune hat, schlägt er Mutti? Nein. Was heißt nein? Nein. Na, wie kommt es denn dann, dass du um 23.43 Uhr hier mitten nachts, wie alt bist du denn? 13. Na, 13. Na, da rufe ich dann gleich mal die Jugendhilfe an. Ja. Und schick die mal vorbei, dass die da mal erstmal Kinderzimmer Schrankkontrolle machen. Aha. Und dann mal Mutti ins Röhrchen blasen lassen. Boah. Haha. Was heißt denn haha? Es ist verboten, dass man bis 1 Uhr nachts was ist. Ja. Ja, klar. Ja, bestenfalls sollte man unter seiner Bettdecke versteckt, ganz leise, auch mit einem Kofferradio hier die Sendung verfolgen. Mach und wenn ich man auch wenn man ganz kühn sein will, hat man noch eine Kerze an unter seiner Bettdecke. Und geht damit das Risiko eines Wohnungsbrandes ein. Also einfach, um dem Ganzen so eine Gefährlichkeit zu geben. Also ich kann kein Latein, dafür kann ich Französisch. Ja, das nutzt uns ja nichts. Und wie ist es mit den Frauen in Ulm? Ich habe gerade so ein Bild davon gemalt, irgendwie, wie ich sie mir vorstelle, aber ich habe noch nie eine gesehen. Ja, noch nie eine Frau gesehen? Nein. Lass dir sagen, deine Mutti ist wahrscheinlich auch eine Frau. Nee, das ist ein Mann. Oder ein Reagenzglas, das weiß man nicht. Deine Mutti ist ein Mann? Ja. Oder ein Reagenzglas? Ja. Mein Lieber, jetzt so kommen wir jetzt irgendwie nicht weiter. Kannst du mir erklären, was ein Treppenwitz ist? Ich nehme an, nicht. Ich finde, du solltest jetzt mal schön, vielleicht bestenfalls, wenn du noch den Ehrgeiz hast, wach zu bleiben und die Sendung weiter zu verfolgen, schön dir einen Zettel und einen Stift nehmen und die wichtigen Sachen, seltsame, interessante Worte, Gedanken, die hier geäußert werden, was so an Lebenserfahrung, Weisheit rüberkommt, notieren. Warte, eine Frage? Ja. Und? Kannst du dich stellen? Noch dran? Ja! Ich hab gesagt, ich bin noch dran. Ich hab noch nicht gesagt, ob du die Frage stellen kannst. Ach so, lass. Kannst du ja nochmal fragen, ob du die Frage stellen kannst. Was? Kannst du gerne nochmal fragen, ob du die Frage stellen kannst. Darf ich bitte die Frage stellen? Bitte. Ist das denn wirklich eine Frage, die nur ich beantworten kann? Vielleicht kannst du die mal deiner Mutti stellen. Nee, Mutti liegt gerade irgendwie bewusstlos auf der Couch. Wo ist denn deine Mutti? Wo ist denn dein Papa? Die sind im Wohnzimmer und passen gerade auf die Kleine, auf die nicht einschlafen will. Auf welche Kleine? Na, die soll mal auf den Kleinen aufpassen, der nicht einschlafen will. Was? Was? Kannst du nicht mal rübergehen und sagen, Mutti, Vati, kann ich einschlafen? Ich bin kein Junge, ich bin Mädchen. Dann auf die Zweitkleine, die nicht einschlafen kann. Ja. Wie heißt du denn überhaupt? Yağmur. Das heißt Regen auf Türkisch. Regen? Ja. Kannst du mal rübergehen und sagen, ich kann nicht einschlafen, Mutti, ich kann nicht einschlafen, Vati. Ich bin so verzweifelt, dass ich schon beim Radio anrufe. Wenn ich will, könnte ich einschlafen, aber... Aber? Ich habe morgen zu zweiten und... Na und? Da muss ich sowieso... Also ich würde ja jede freie Minute, lass dir das als Rat geben, nutzen, in der ich schlafen könnte. Ja, aber dafür habe ich ja den Nachmittag. Ja, den nehmen, den Abend, schwupp, schlafen, nachts, womm, schlafen, in den späten Vormittag hinein, schlafen, Mittag, schlafen, kurz aufstehen, warten bis Nachmittag ist, womm, wieder schlafen. Das ist doch super, oder? Ja, aber am besten ist es, in der Schule zu schlafen. Das stimmt, da schläft sich am besten. Hm. Hab ich ja leider nicht mehr. Ich bin jetzt praktisch auf Privatschlafen angewiesen. Aha. Ja, ich sitze ganz alleine zu Hause und muss da schlafen. Das ist schwierig. Ohne den eintönenden Gesang eines Mathematiklehrers. Hm. Nee, Mathe mag ich. Mathe magst du? Das ist schön. Ja. Kannst du denn, wie bist du denn im Kopf rechnen? 11 mal 15, 165. Nö, das kann ich nicht. War ich wieder schneller? Wie bitte? Da war ich wieder schneller. Ja, klar. Elfmal 25, 275. Ja, das hast du ja jetzt alles schon seit einem... Wieso? Ja nicht. Doch, das hast du dann alles... Dann sag du mal elfmal, sag mal elfmal eine andere Zahl. Elfmal 22. Ist 242. Ja, du kannst eben dieses einmal... Naja, genau. Kann ich nicht. Und Pi, kannst du Pi? Nee, ich bin gerade mal 8. Klasse. Pff, na und? Da werdet ihr ja schon mal ausgerechnet haben, wie lang der Kreis ist, wenn ihr wisst, wie lange der Durchmesser ist. Nee. Ist Pi mal, so Pi mal Daumen, genau. Obwohl ich auf einem Gymnasium bin, irgendwie machen wir trotzdem... Sag mal, 8. Klasse Gymnasium und immer noch nicht Pi? Nö. Oh, ja, das, ich sag dir echt, diese ganze Jugend, ey. Bestenfalls irgendwie total Pi-orientiert. Aber Pi, keine Ahnung, aber, kein blassen Schimmer. Liegt im Bett, ist 13 Jahre und weiß nicht, wie Pi, wie groß Pi ist. Aber wieso braucht man Pi? Natürlich braucht man Pi. Nee, das habe ich am letzten Friede Friday geguckt und da meinte irgendwie die Frau, dass sie es gar nicht brauchen. Wer sagte das? Die Mutter von der einen. Von wem? Hast du Freaky Friday geguckt? Wen habe ich geguckt? Diesen einen Kinofilm. Freaky nee, habe ich nicht gekickt. Ja, also. Na und, was ist aus ihr geworden? Die Frau, die Pi nicht braucht? Die keine Ahnung von Pi hat? Die ist eine Psychiaterin. Naja, siehst du, oder? Ja, ist doch voll eine Macke. Nee, was ist denn da an Jude? Ist doch super. Ach, der einzige Unterschied zwischen Psychiater und Idiot ist der weiße Kittel. Ach. Der dürfte sich da aber rumgesprochen haben inzwischen. So. So, ja. Mein lieber Regen. Jetzt, was heißt ein Schneeregen auf Türkisch? Was heißt Regen auf Türkisch? Yağmur. Yağmur. Eigentlich Yağmur, aber das könnt ihr nicht aussprechen. Yağmur, natürlich. Nee, Yağmur. Das könnt ihr nicht. Yağmur. Nein. Na, war doch genauso, wie du dir gesagt hast. Sag doch mal. Yağmur. Yağmur. Siehst du, oder? Naja, hört sich irgendwie anders an. Und wenn ich will, kann ich sagen, so Kurdisch. Ja, ich weiß, habe ich ja letztes Mal. Siehst du, und was heißt Schneeregen? Kariyamur. Kariyamur. Na, siehst du. Ja. Und was heißt Schnee? Kar. Kar. Kariyamur. Ja, ganz leicht. Na, sag doch. Und Pi? Was? Pi. 3,14159. Mein lieber Freund. Und jetzt nochmal 11 mal 15? Freundin. 165. Super, hast du dir gemerkt? Nicht schlecht. Ja. Schön. So, dann du hast also eine Frage. Ja. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Ja. Welche Frage wolltest du mir stellen? Ich glaube, ich habe es vergessen. Warte. Ja, ich wollte dich fragen, warum du mal so eine blöde Musik spielst. Damit, was gar keine Musik ja, ist. Ja, damit so blöde Mädchen ausstellen. Ja, aber irgendwie, das ist doch gar keine Musik. Die blabbern da irgendwas rum, was man gar nicht versteht. Ja, da muss man Englisch lernen. Oder eben Deutsch lernen. Ja. Oder eben Deutsch, naja. Ich will den Kapitalismus lieben. Ja, da solltest du aufpassen. Mein Freund, der Baum, das kann Wort. Ja, aber immer noch irgendwie, das ist keine Musik. Das ist irgendwie, als würde er irgendwie dort vor sich hin labern. Ja. Ja und, was ist ein Hip-Hop? Da labern sie ja nur, da bist du voll verrückt. Ich höre auch kein Hip-Hop. Ja, was hörst du denn dann? Radio? Ja, Radio ist ja auch keine Musik. Ja, eigentlich ist gar nichts Musik. Na siehst du, sag doch. Entweder man hat's im Herzen oder man hat's nicht. Ich hab's im Herzen. Ich auch. Nee, glaube ich nicht. Doch, klar. Sonst würdest du das total toll finden. Naja, ja. Andere Musik. So, das war jetzt eine Frage. Ich hab ja echt, ich hätte dir nicht gestatten sollen, die Frage zu stellen. So, jetzt ruft doch mal ernst auf, Hilfe, Mama! Ich kann nicht schlafen. Nein, wenn ich schreie, dann wird meine andere Schwester wach. Ja und? Die schläft da sowieso nicht, hast du gesagt. Nee, das ist die andere. Welche andere? Wie viel seid ihr denn? Wir sind drei. Oh, da sehe ich überhaupt nie durch. Drei Mädchen? Oh Gott, schrecklich. Mein Papa kriegt keinen Jungen. Drei Mädchen, ey. Und? Papa hat graue Haare, volle graue Haare, oder? Nö, die sind noch jung. Mein Vater ist 33 und meine Mama ist 31. Um Gottes Willen, drei Mädchen. Viere mit der Mutter noch. Uiuiui, der arme Kerl. Ja, das ist der Einzige. Wir hatten mal einen Hund, aber der ist jetzt auch. Und? Der war auch ein Mädchen, oder? Nee, das war ein Junge. Ach echt? Der war ja nicht der Einzige. Naja, hat dein Vater wenigstens ihn gehabt, mit dem er sich unterhalten konnte. So, Yağmur. Ja, Yağmur. Jetzt machen wir mal hier Schluss. Okay. Tschüss. Tschüss. Dir auch. Hallo. Hi. Noch ein Mädchen, schon wieder ein Mädchen, ich wäre verrückt. Quatsch. Quatsch nicht, ich bin ein Junge. Ah, weiß ich doch. Okay. Ich wollte dich ja bloß fertig machen. Ist mir gleich wieder gelungen. Habe ich kein Problem mit. Bin gewohnt. Echt? Ja, ja. Sagen die zu dir mal, dass du ein Mädchen bist? Na, nur, weil ich es ja mit dem Stimmbruch nie so habe. Ach so. No. Na ja, gut. Wie alt bist du denn? Was? Wie alt bist du denn? 46? 16. Dann kommt der... Ach so, echt? No. Ja, ja, dann kommt der unter der Stimmbruch. Ja, ja. Ja. Also ich habe Hoffnung, lange mal. Ja, solange hat man, ist die Position im Kirchenchor der Stärkere. Mit Kirche habe ich nicht viel am Hut. Kirche! Kirche! Kirche! Kirche! Pass auf, ich wollte was sagen. Ach, echt? Ja, pass auf. Ist ja ein Ding. Hat doch vorhin daran mangelt es mir ja wirklich an Leuten, die was sagen wollen. Jo. Ja. Pass auf. Da ist schön, wenn man mal einen hat, der was sagen will. So. Jetzt? Ja. Also. Zu den Ulmer Frauen? Wolltest du zu den Ulmer Frauen was sagen? Nee, aber zu der Frau, die vorhin gefragt hat, warum das Esse heißen sollte in dem lateinischen Satz. Ach so, sag mal. Naja, weil dieses, was war das? Caterum censeo, ne? Ja. Ja, weil censeo, das verlangt dann ACI in dem Satz. So eine grammatikalische Form. Aha. Das heißt, dieses Sachsen-Anhalt auf Lateinisch müsste ein Akkusativ sein. Ja. Dann bräuchten wir noch ein Infinitiv. Aha. Weil ACI steht für Akkusativ und Infinitiv. Aha. Und der Infinitiv müsste dann Esse sein. Und wie ist denn jetzt der Akkusativ von Sachsen-Anhalt? Hab ich keine Ahnung. Das kann ich dir auch nicht sagen. Eine präzise, klare Ansage. Jawohl. Naja, ich wollte auch noch was sagen, pass auf. Ja, los. Ich habe letzte Woche schon angerufen und ja. Da hattest du... hat man irgendwie ausgemacht, dass ich dir Smells Like Teen Spirit auf Lateinisch genau besorge. Ja. Genau. Pass auf, also ich habe halt mit meinen Kumpels gesprochen, ja. Die Band haben, und die waren jetzt begeistert davon. Toll. Und die machen das. Gut. Und wer übersetzt denn das jetzt ans Lateinische? Die haben sich da halt den Text auf Deutsch besorgt. Ja. Und dann haben sie das unserer Lieblingslateinlehrerin gegeben. Und die hofft, dass sie das jetzt ins Lateinische übersetzt. Die macht uns das, wir haben die mit Schokolade bestochen, die steht mit Schokolade. Gut. Dann macht die uns das halt über die Ferien, weil ja. Wir haben jetzt Ferien in Dresden. Also ach so, dann, aber vielleicht kannst du die Lieblingslateinlehrerin auch noch mal fragen nach dem Caterum Censeo. Ja, Saxoniam Anhaltinum, Noniam Esse oder Noniam Est oder... Ja, Noniam Esse bin ich auch der Meinung, hatte ich auch schon gesagt. Ja, aber vielleicht fragst du bei der auch nochmal nach. Das könnte ich machen, aber dauert halt noch 2 Wochen. Oh, wie lange habt ihr denn noch Ferien? Na, bei uns haben wir jetzt gerade angefangen. Ach, die haben jetzt gerade angefangen? Ja. Ach so. Ja. Mhm. Und jetzt in der letzten Woche ist der feine Herr nicht auf die Gedanken gekommen, mal seine Lieblingslateinlehrerin zu fragen. Die war nie da. Ach so. Ja. Gut. Ja. Ach, dann kann ich jetzt bald mal irgendwann demnächst ja, mit einer... Na ja. Müssen wir halt erstmal abwarten, ob wieder klappt. Ja? Gut. Geduldig. Ja, da bin ich. Also, ich bin ungeduldig. Ich kann es kaum erwarten. Ich merke das schon. Ja. Ich merke das schon. Das ist schön. Ach, du hast auch so was Fürsorgliches in der Stimme. Das freut mich ja. So ein junger Mensch. Und doch mit so Verantwortung für alte Säcke im Radio. Das ist schön. Dankeschön. Ja. Und eine Frage habe ich auch. Und zwar. Wie heißt du denn überhaupt? Bitte? Wie heißt du denn überhaupt? Timo. Ja. Ah ja, genau. Da habe ich doch neulich gleich das Wortspiel von Timo und seinen Trupp angebracht. Richtig, genau, das war bei mir. Genau, aber du kanntest Timo und seinen Trupp wieder nicht, oder? Natürlich, von Erich Kästner, oder? Nein, Arkadi Gajda. Was? Ja. Ah jo. Timo und seinen Trupp, ein sowjetisches Kinderbuch. Ach so, na gut, okay. Ne? Ja, da musst du mal ins Antiquariat gehen und dir das besorgen. Das muss man gelesen haben, finde ich. Okay, na gut. Genau. Okay. Das ist praktisch wie Herr der Ringe. Aber besser. Okay. Gut. Hast du Herr der Ringe gelesen? Nee, liest man ja nicht, doch, oder? Hab ich gelesen. Echt? Ja. Echt? Und wie war das so als Lesewerk? Ich hab's ja nicht gelesen. Also ich fand's gut. Ich hab dafür Timo und sein Trupp und Bootsmann auf der Scholle gelesen. Okay. Okay. Also davon hab ich noch nicht gehört. Ja, genau, dachte ich mir. Auf Krimis mehr. Auf Krimis? Ja. Was denn da? Kennst du Minette Waters? Nee, ne? Nee. Naja gut, die schreibt übelst krasse Krimis. Ach echt? Gute und von Akif Pirinci. Aha, kick mal ihn an. Die Katzenkrimis da mit den Philly Day und so. Ja, ach so. Die sind richtig gut. Gut. Ja, warst du denn eigentlich mal im Fernsehen irgendwie? Wie? Na, hast du mal irgendwie eine Sendung im Fernsehen gehabt? Ja. Gut, okay. Das hat mich meine Mutter mal gesagt und da wollte ich mal nachfragen. Genau. Hat sie recht gehabt, deine Mutter. Gut. Die ja sonst so ein verlogenes Luder ist, oder? Das sage ich jetzt nicht, vielleicht hört sie ja gerade. Ja, nee, genau, stimmt. Du musst es abstreiten, ja. Aber du kannst es ja einfach so unkommentiert im Raume stehen lassen. Das mache ich jetzt auch so. Genau. Spitze. Oh Mann, deine arme Mutter. Oh, kriegst du wahrscheinlich die Kloppe, die mir gebührt. Nö. Die hat je noch jetzt mit meinem Bruder zu tun. Also. Ach so, den zu prügeln, der tut die Hand schon weh. Nee, aber der hält sie noch auf Trab. Ah ja, gut, spitze. Ja. Das ist schön, da bist du jetzt ein bisschen im Windschatten und dir geht's ganz gut. Natürlich, auch vor allem bin ich ja jetzt in Berlin, also ich bin ernst nah dran jetzt bei dir. Ach so, wieso nicht? Ach so, weil Ferien sind. Richtig, nur bei meiner Oma bin ich jetzt. Ach so. Jawohl. Und das was machst du da drin jetzt so? Aber wenn man jetzt so ganz alleine und fremd in Berlin ist, was macht man denn da? Das stimmt, ich bin nicht fremd in Berlin. Ich habe ja 15 Jahre in Berlin gelebt. Ach so. Ach Gott, oh, das ist ja auch bitter, oder? Also ich fand's auch nicht so lecker, ja. Ja. Also das war nicht schön. Nach Dresden, ja? Ja. Oh, die Dresdner sind ja so langsam noch. Das sagt man so, das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Nee, ich habe da eher andere Erfahrungen gemacht. Und zwar ist es so, dass ich finde, die alten Säcke dort, also die sind sowas von spießig und bösartig, das ist schlimm. Ah ja, das glaube ich gerne. Ja. Außer meine Erfahrung war an der Bahnhaltestelle stehen, fragen, wann die nächste Bahn kommt und ehe der mit seinem Satz fertig war, sind drei Bahnen durchgezogen. Okay, das habe ich nie so mitbekommen. Ah ja. Na gut. Oh, du hast jetzt schon leichten sächsischen Einschlag in der Sprache eben. Oh Gott, muss ich mir abgewöhnen. Nie so mitbekommen, weil das war schon ein bisschen sächsisch. Da pass bloß auf. Oh Gott, oh Gott. Oh, wenn ich da erstmal ansteckst, du hast kein Halten mehr. Das ging ganz schnell bei mir. Ja, ja. Aber sobald ich wieder in Berlin bin, dann... Genau. Schön. Geht wieder los. So. Warten. Nee, Timo, wolltest du noch was sagen jetzt? Nee. Ach so, was du so machst jetzt in Berlin? Ja, Frühstück ans Bett, verwöhnen lassen. Ach, Frühstück, ach so, nee, ich dachte jetzt, wenn du rausgehst, schön Fernsehturm, Tierpark und so, nee. Quatsch, kenn ich doch alles. Ach so, stimmt, ja. Kenn ich doch alles. Ja, Einfach nur chillen. Nichts Neues mehr und dann, ja, einfach rumchillen in Berlin, ja, genau. Bei Oma im Bett, super. Jo. Timo, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, wohl, kein Problem. Tschüss. Also dann, ciao. So, zwei Sachen erharren jetzt hier ihrer Absendung. Nämlich, erstens, völlig vergessen, wurde ich mehrfach e-mail-mäßig darauf hingewiesen, ein Zwischenfall in Fessenheim. Im Atomkernkraftwerk Fessenheim ein Zwischenfall. Wie der sich, ich meine, wir können mal gleich mal hier einen Vergleich starten. So hörte sich Fessenheim an, als die Welt noch in Ordnung war. Das ist jetzt die Ansage von Fessenheim vom 9. Dezember. Guten Tag. Sie sind mit dem Kernkraftwerk Fessenheim im Oberelsass in Verbindung. Wir telefonischen Nachrichten vom Freitag, den 5. Dezember 2003. Die beiden Blöcke haben diese Woche dem Netz die verlangte Leitung geliefert. Proben mit Schwaden. Am Mittwoch, den 10. Dezember, werden Wasserdampfschwaden, die nicht radioaktiv sind, über Block 1 zu sehen sein. Diese programmierten Proben werden Lärm veranlassen. Sie finden jedes Jahr statt. Übungen. Eine innere Sicherheitsübung hat sich am Freitag, den 28. November, abgespielt. Diese simulierte ein Zwischenfall auf dem Hauptabkühlungskreislauf des Hauptkreislaufes. Zwei Evakuierungsübungen der Verwaltungsgebäude, eine am Morgen und die andere am Nachmittag, haben sich am Dienstag, den 2. Dezember, stattgefunden. Genau, also die Welt in Fessenheim in Ordnung. Jetzt hören wir uns mal die Ansage an vom 30. Januar. Fessenheim quasi nach dem, GAU kann man nicht sagen, MAU, mittlerer anzunehmender Unfall. Kleine KAU, KLAU, kleinerer anzunehmender Unfall. Aber... Guten Tag. Sie sind mit dem Kernkraftwerk Fessenheim im Oberelsass in Verbindung. Ja, die telefonischen Nachrichten vom Donnerstag, den 29. Januar 2004. Auch schon gleich zitternde Stimme, oder? Block 2 hat diese Woche dem Netz die verlangte Leistung geliefert. Block 1 wurde am Sonntag, den 25. Januar abgeschaltet nach einer Verschmutzung des Primärkreislaufes. Während sie die Filter diesem Kreislauf ausgewechselt haben, wurden 7 Mitarbeiter leicht kontaminiert. Sie wurden sofort von der medizinischen Abteilung der Anlage aufgenommen. In keinem Moment war ihre Gesundheit in Gefahr. Der neue Brennstoff ist angekommen. Neuer Brennstoff, der für die Erneuerung des Drittels des Reaktorkern Block 1 ist mit Eisenbahntransport angekommen. Beim Eintritt auf der Anlage wurden die Brennstoffelemente sorgsam kontrolliert und dann im Brennstoffgebäude stockiert bis zu ihrer Benutzung. Willkommen in der Maison des Energies. Die Maison des Energies ist jeden Mittwoch und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Da werden Sie alle Produktionsmittel, um Strom herzustellen, entdecken. Die Wasserenergie, die Atomenergie, die Erdwärmeenergie, die Sonnenenergie und die Windenergie. Die Maison des Energies befindet sich neben Wasserkraftwerk von Fessenheim. Besichtigung für angemeldete Gruppe an folgender Telefonnummer: 00 33 3 89 83 51 23. Wir wiederholen: 00 33 3 89 83 51 23. Die Besichtigung ist kostenlos. Andererseits können Sie die ganze Aktualität des Werkes und Informationen über ÖDF bei www.edf.fr auf Internet finden. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören. So sieht es aus. Nicht gut sieht's aus. Was jetzt aber jetzt schnell erstmal zu hören ist, ihr, ansonsten könnt ihr hier, ihr wisst ja, wa? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hören wir uns jetzt erstmal den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David an. Ich erkläre jetzt nicht, inzwischen dürfte sich hier drum gesprochen haben, wie das funktioniert, oder? David schneidet hier mal schön die Sendung mit, nimmt dann besonders auffällige Ausrufe, Vokabeln, Überlegungen, Satzgefüge von mir raus, quatscht munter dagegen und plötzlich hört sich das alles an wie ein Hörspiel, das in aller Regel 4-5 Minuten dauert und damit nicht genug. Verkettet er diese einzelnen Mini-Hörspiele so, dass sie im Grunde Teile eines großen Hörspiels sind. Irgendwann, ich glaube, in der letzten Sendung im letzten Jahr, im Dezember, liefen 2 Stunden Talkfunkers am Stück durch. Er arbeitet jetzt praktisch an der 3. Stunde, an der Folge. Die Folge 37 wird jetzt gleich zu hören sein. Davids Zusammenschnitt der letzten Sendung. Hallo, mein Name ist David, ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talkfunkers, die wir letztes Jahr erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet hatten. Irgendwann überlegten wir uns so aus einer Laune heraus, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren, was wir auch kurzerhand taten. Und nun war es endlich soweit, gerade noch die blühenden Landschaften des nördlichen Irak unter uns und schon landeten wir mit unserem Tramp-Helikopter im absolut großartigen Bagdad. Und der Flughafen hatte so einiges zu bieten, zum Beispiel eine deutsch sprechende, Rauchwaren verkaufende Kurdin namens Leila, mit der sich Jürgen sofort angeregt unterhielt, bis Bernd anrief, um uns damit zu überraschen, dass er sich ebenfalls auf dem Flughafen, aber in einer Kneipe namens Tralala befand, was uns darauf brachte, dass Sachsen-Anhalt wegen einer gleichnamigen Hallenser-Gaststätte schon nicht mehr existieren dürfte und darauf, welche Wirkungen der Droge Ephedrin eigentlich zuzuschreiben sind. Tätigkeit anregt und eine Überdosis kann auch Unruhe und Angst, Übelkeit, Schlaflosigkeit, Tremor, Pulsrasen, Schwitzen, Atemschwierigkeiten, Durcheinander, Halluzinationen, Delirium und Krämpfe verursachen. Letzteres aber selten. Man sollte also besser beim Bier bleiben. Genau so sieht das aus. Mich würde ja mal interessieren, wo Ephedrin eigentlich herkommt. Das kommt schon aus dem arabischen Raum, würde ich mal sein. Ach so, ich meinte ja eigentlich eher etymologisch. Na klar, von Effendi kommt das da hoch. Von Effendi? Quatsch! Da würde ich ja dann schon eher vermuten, das kommt aus dem Lateinischen. Naja, das kann natürlich auch sein. Sag mal, du hältst dich da jetzt nicht für irre lateinkompetent. Ich? Mein Alter, Abitur, oder? Ja, genau. Was heißt denn ja genau auf Lateinisch? Si exacte, exacta. Wäre ich mir nicht so sicher. Also ich kann ja Lateinisch nicht. Ach, hatte ich aber eigentlich immer gedacht. Wer Jürgen hat, kann da praktisch kein Latein. Wer Jürgen heißt, heißt es. Ja. Und die ultimativen Sprachkenntnisse hast du da aber auch nicht, oder? Bei mir ist ja auch schon lange her, dass ich mal diesen Schnupperkurs da belegt hatte. Ja, solltest mal sehen, wann ich Russisch gelernt habe. Ja, wann denn? Ja, das war noch vor dem Krieg. Hatte ich ja auch Russisch. Vor welchem Krieg? Vor dem Jugoslawienkrieg. Was? 1914 mit Sarajevo und so? Naja, die Sowjetunion ja nicht. Ach, jemand, stimmt ja. Also mindestens 1918 rum. Ist ja auch egal. Dass die Kriege schon so auseinanderhalten können. Dafür weiß ich, was Quod Erat Demonstrandum heißt. Aha, was denn? Was zu beweisen war. Und was war aber umgekehrt, könntest du dann auch praktisch was aus dem Deutschen ins Lateinische übersetzen? Was Jupiter erlaubt ist, ist nicht dem Ochsen erlaubt. Ja? Quod licet Jovi, non licet Bovi. Das ist somit die korrekte Übersetzung. Ja, logisch. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass es Sachsen-Anhalt überhaupt nicht gibt. Ja, aber das haben wir doch schon längst geklärt. Das müsste jetzt ins Lateinische transferiert werden. Ach so, warte mal. Cetero censeo. Ceterum censeo. Meine ich ja. Ja. Sachsen-Anhaltinem. Sachsen-Anhaltinem. Oder Anhaltiner, je nach Geschlecht, weiß ich jetzt nicht genau. Aber Sachsen ist schon immer Saxonia eher, oder? Ja klar, habe ich jetzt nur gerade eben übersehen. Weiter. Non existere? Non existere. Oh, würde ich sagen, ja. Durchaus im Bereich des Möglichen. Aber nicht mehr. Ach so, nicht mehr. Non existere nomare? Ja. Wir sehen, es gestaltet sich doch schwieriger als erwartet. Sic est. Genau, sic est, so sieht es aus. Wie wär's denn, wenn er die Sache hier weiter in der Kneipe behandeln täte? So. Mach ich jetzt hier Kneipenkulturprogramm oder was? Wer weiß, vielleicht können die Leute hier ja so ein bisschen Lateinisch. Bestenfalls sein Vino Veritas, oder? Ihr wolltet da sowieso rüberkommen. Da hat er recht. Ja und? Ja, hast du dem irgendwas entgegenzusetzen? Ceterum censeo Carthaginem delendam esse. Die Geschichte einer Band. Nächste Woche, nächster Teil. Mare war nicht schlecht, wenn das jetzt jemand mitgekriegt hat. Naja, kann man nur hoffen. David wär's zu gönnen. Gönnen. Ist ja auch schön, wenn schrecklich, wenn so eine schöne feinsinnige Lustigkeitsbemerkung dann doch schnöde krepiert und in gewissermaßen die Hirnbindung ja nicht erst erreicht, im Gehörgang schon stecken bleibt. Gehörgang. Wir Berliner, sag ich euch. Wir Berliner. Gehörgang. Icke, dette kicke mal. Ohren, Fleisch und Beine. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Björn. Björn! Ja. Hast du letzte Woche schon angerufen? Nicht, dass ich wüsste. Gott sei Dank. Naja, warum Gott sei Dank ist Quatsch. Du klingst mir, wie wenn du auch das große Latinum hättest. Das große nicht, nur ein kleines. Nur ein kleines? Ja. Ja bitte, dann hast du vor, eine Apotheke aufzumachen, nehme ich mal an, oder? Nochmal, nicht, dass ich wüsste. Nee? Vielleicht eine Internetapotheke, weil das wäre ja hipper. Was? Vielleicht eine Internetapotheke, das wäre ja hipper. Ja, gut, dafür fehlen mir allerdings irgendwie die Internetmöglichkeiten, so. Ach so. Ja, naja, gut. Ja. Björn. Ich könnte dir vielleicht erklären, was der Treppenwitz ist. Beziehungsweise. Ach, echt? Ja, weil ich das im etymologischen Wörterbuch des Deutschen. Hast du jetzt nachgeschaut? Nachgeguckt, ja. Naja, so ist ja keine Kunst. Nachgucken kann ich ja selber. Ja, aber ich finde das eigentlich ganz lustig sogar, weil das nämlich aus dem Französischen kommt. Ach, echt? Allerdings kann ich natürlich jetzt diesen französischen Ausdruck nicht aussprechen, weil ich da natürlich auch kein Französisch kann. Warte mal jetzt, ich schalte mal einen Franzosen dazu. Bleib mal drinnen, mal sehen, ob wir jetzt hier mal einen Franzosen finden. Hallo, kannst du irgendwie Französisch? Nein, ich rufe an wegen Latein. Ach, aber Mann. Französisch, was gibt's denn da? Sag mal jetzt das Französische, Björn. Ja, das Französische ist irgendwie L'Esprit de Escalier. Oder wie das eben auch ausgesprochen wird, das kann ich nicht. Der Geist der Treppen. Was heißt es? Der Geist der Treppen? Der Geist der Treppen. L'Esprit des Escaliers. Genau. Genau. So der ungefähr. Geist, der Geist? Warum das gefragt wird. Ich rufe an, weil mein Sohn mich gebeten hat, wegen des lateinischen Spruches anzurufen. Jetzt sitzt er hier drunter und drüber. Genau. Genau. Das ist manchmal so. Wir müssen jetzt mal den Björn, wie heißt du denn eigentlich, der mit dem Sohn? Bernhard. Und mein Sohn heißt Gabriel. Bernhard, ja. Hast du noch einen Moment Geduld, und dass wir uns vielleicht mal die Erklärung anhören, woher der Begriff Treppenwitz kommt? Soll ich mir anhören? Ja, hören wir uns mal beide an. In Ordnung. Ja, und dann schlagen wir uns durch den Dschungel der lateinischen Fluchgrammatik. Wir versuchen es zumindest. Genau, okay. So, Björn. Jo, also der Treppenwitz kommt nämlich von einer Bemerkung von Diderot. Ach, echt? Ja, der nämlich mal bemerkt hat, dass ein empfindsamer Mensch durch einen geistreichen Ausspruch verwirrt erst auf der untersten Treppenstufe wieder zu sich finde. Und das wird dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu genau diesem französischen Ausdruck, l'esprit d'escalier. Und das wurde dann halt nämlich mit Treppenwitz übersetzt. Ach, denn aber die Bedeutung war doch eigentlich eine geistreiche Bemerkung? Nee, ja, der eigentlich ist Treppenwitz eine geistreiche Antwort, die einem erst nachträglich einfällt. Ach so. Die haben erst... Genau. Jetzt erklär doch mal, was bei Diderot passiert ist. Also, Diderot hat gesagt, irgendwie, dass ein empfindsamer Mensch durch einen geistreichen Ausspruch erst verwirrt wird, sodass er erst auf der untersten Treppenstufe wieder zu sich findet. Ach so, der hört oben gewissermaßen eine geistreiche Bemerkung, geht die Treppe runter und kapiert es praktisch erst unten und fände erst ganz unten eine Erwiderung. So sieht das aus. Das ist ein Treppenwitz. Richtig. Ja, aber das ist ja aus der Bedeutung dessen, was man heute mit dem Treppenwitz assoziiert, völlig verschwunden, oder? Bin ich mir gar nicht so sicher irgendwie. Also ich hatte das auch nie wirklich als schlechten Witz irgendwie. Nee, was hättest du dir immer unter einem Treppenwitz vorgestellt? Ja, ob ich das so detailliert erklärt können, weiß ich auch nicht, aber schon eher sowas eher wie Verspätetes. Ah. Also. Doch. Ja? Also, weil der Treppenwitz der Weltgeschichte eben auch eigentlich, glaube ich, darum ging irgendwie, dass irgendwelche Sachen dann erst passieren, wenn sie sowieso schon viel zu spät sind. Aha, kannst du mal ein Ereignis nennen, was man als Treppenwitz der Weltgeschichte bezeichnen könnte? Puh, Horrido. Nö, wird mir jetzt natürlich so spontan nichts einfallen. Naja, aber vielleicht wäre das ja auch ein dankbares Thema für die nächste Sendung, dass man einfach mal Treppenwitze der Weltgeschichte zusammenträgt. Stimmt. Ja? In dem Wörterbuch steht sogar drin, dass das ein Buchtitel war. Aha, von wem denn? Herzlitt. Herzlitt? Kenn ich auch überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe das nur in dem Dings drin gelesen. Von 1882 steht da ach daneben so. Noch. Na, da kriege ich doch gleich mal ZVAB kommen. Treppenwitz. Jo. Okay. Also Björn, da danke ich dir aber sehr. Jo, kein Problem. Ja, vielen Dank. Ich habe ja wie gesagt nur nachgeschaut. Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Das ist eine sehr interessante Frage, über die man sich stundenlang unterhalten könnte. Ja, das machen wir dann auch in der nächsten Woche. Aber du könntest ja in der Woche schon mal ein bisschen rumforschen, was so Treppenwitze der Weltgeschichte waren. Ja, kann ich zumindest mal nachgucken. Ja? Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Dann. Tschüss. So, Bernhard. Ja, hallo Kuttner. Ja, sag mal, du kannst jetzt richtig Latein? Also ich hab das in der Schule gelernt. Ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann. Ach so. Aber man könnte es ja versuchen. Ja, Mensch, na diesen Cato, das kennst du schon, oder? Ceterum censeo, ja, Carthaginem, Delendam. Das zerstört werden soll. Geht ja, es darum? Ja, nee, aber meine, also ich bin darauf gekommen, also das jetzt Karthago berührt uns ja praktisch jetzt nicht. Ist ja auch zerstört worden. Wir wissen ja viel zu wenig über Karthago, die Folgen für die Weltgeschichte und so weiter. Wieso? Meinst du? Ja, es ist, Karthago ist so gut wie nicht erforscht. Die alten Phönizier weiß man sehr wenig drüber. Ach so, was bist du denn vom Beruf eigentlich, Bernhard? Bist du so Althistoriker? Das wäre ja schön. Dann könnte ich mir... Nee? Ich bin Humanökologe. Human? Ein Humanökologe, also Mensch-Umwelt-Beziehungen, unterrichte an der Freien Universität Berlin. Ach. Ja. Ach, was? Ach. Da bin ich ja jetzt aber platt. Wieso? Naja, Humanökologe ist ja schon toll, aber dann unterrichtest du noch an der FU, ja. Ist ja auch toll. Was ist denn das Tollste, was du da deinen Studenten beibringen kannst? Dass sie selbst denken. Stimmt! Auch nicht schlecht! Ich hatte heute eine Prüfung und die hat nicht alles gewusst, aber selbst gedacht. Ja. Und das fand ich sehr gut. Wie lautete denn da so eine Frage in der Prüfung? Könnte na, die man die Laute möglicherweise sind... auch mit gesundem Menschenverstand beantworten? Nee. Ja. Ja? Was verstehen Sie unter Naturkonstruktivismus? Natur. Also das hat sie sich aber selbst ausgedacht, dass sie solche Fragen wollte. Wie konstruieren wir Natur? Ach so, jetzt gewissermaßen... Das heißt, gibt es die Natur so, wie sie ist? Genau. Also oder jetzt, ist die Natur immer nur das, was wir von ihr denken, dass sie so ist? Ah ja. Na, jeder denkt was anderes. Wie und wir uns gewissermaßen Natur vorstellen. Die mit der Natur arbeiten, haben eine ganz andere Vorstellung von Natur als die Städter, die Natur nur sehen als Erholungsumgebung. Ja. Stimmt, ich habe mal so eine interessante Bemerkung von so einem, was war das? Wahrscheinlich eher einem Biologe, der den Wald bei Caspar David Friedrich analysiert hat. Der das ist gewissermaßen. Ganz spannende Sache. Ja, und der sagte, das war auch schon alles angepflanzter Wald eigentlich. Hat wie andere Romantiker auch unsere Vorstellung vom Wald geprägt. Ja. Und das liegt heute noch an. Und zum Beispiel in Norwegen, da habe ich mal, als ich in Schweden unterrichtet habe, hatte ich mal einen Konferenzbeitrag von einem jungen Doktoranden, der erzählt hat, gut, wir Norweger, wir sind ja eigentlich Küstenmenschen, unser ganzes Sehen und Trachten liegt an der Küste, wir haben seit Jahrhunderten Fischer, aber was denken wir, wenn wir an Natur denken? Wir denken an Wald. Und woran liegt das? An den Romantikern, die so gemalt haben. Ach, toll. Fand ich ganz interessant. Ja, ist nicht schlecht, oder? War mir damals neu und hab das nicht vergessen. Da sind jetzt gewissermaßen selbst die Norweger quasi Caspar David Friedrich verseucht. Ja, so kann man das sagen. Haben das Meer vor der Tür und denken aber an Wald. So ist es. Aber heute wissen Sie, dass das Meer Ihnen mehr bedeutet, denn Sie haben ja inzwischen Ihre Lachsfarmen vor dem Meer, von denen sie leben, und sie haben vor allem ihre Ölreserven im Meer, von denen sie leben. Ja, ist jetzt auch nicht gerade das, was man mit dem Naturbegriff assoziiert. Nee, und der Naturbegriff entfernt sich völlig davon. Sie haben also ihre Vorstellung vom Wald nach wie vor. Ah, ja. Und unser Naturbegriff natürlich auch Romantiker geprägt. Und für Großstädter bestenfalls einen Park. Ja. Ja, schön. Es gibt ja den Begriff des Naturparks auch. Und, ach so, wo dann nochmal Natur, nicht alle Leute, Natur nochmal simuliert wird. Naturpark, weil sie sagen, der Naturpark ist eigentlich ein Produkt der Zivilisation, hat mit Natur gar nichts zu tun. Ja, das kann man ja im Tierpark auch nochmal besichtigen. Richtig. War nur, dass man Bäume nicht einzäunen muss, werden die nicht weglaufen. So ist es, Insofern sieht der Naturpark dann noch viel natürlicher aus, als er eigentlich ist. Na, es ist ja auch eine Mischung, nicht? Eine Mischung aus Kultur und Natur. Ja. Inzwischen fast alles. Und Natur, so wie sie freiwillig wächst, gibt es ja gar nicht mehr. Kleine Reste im Amazonas, vielleicht noch ein bisschen in Südostasien. Und sonst haben wir keine freie Natur mehr. Vielleicht nur auf manchen Gletschern noch. Ja, aber schon, wenn es fotografiert wird, ist es eigentlich auch nicht mehr unberührte Natur, nee, oder? Nee, und dann bilden sich schon Naturbilder. Ja. So, super. Wie wir uns die Natur vorstellen, so wird sie dann produziert und weitergereicht. Und der Tourismus lebt davon, der lebt von den Naturbildern und produziert sie, reproduziert sie und sagt dann, guck mal, wie schön ist es hier in der Natur. So, da wollen wir doch alle hingehen, machen unser Trekking, machen zwar die Natur kaputt, das sagen wir nicht als Touristen, aber wir sagen, geht da hin und macht euer Trekking und genießt die Natur. Und was mit den Sherpa passiert und in den Abfällen passiert, interessiert ja niemanden so recht. Was machst du denn im Urlaub mit jetzt gewissermaßen so einem kritischen Naturblick? Ich gehe an den Strand und gehe ins Wasser, komme aber wieder raus. Das ist schön. Ja. Aber der Strand, von dem erwartest du jetzt nicht extreme Unberührtheit? Nein, ich erwarte gar nicht die Unberührtheit. Ich gehe dahin, wo sich Touristen wohlfühlen. Ja, da bist du aber einer der wenigen, der das zugeben kann, oder? Richtig, alle tun's und nur wenige geben's zu. Ja, und alle tun so, als wenn sie irgendwie darauf aus wären, auch im Fahrrad durch die Wüste Gobi fahren zu wollen oder zu müssen. Ja, das hat ja auch was. Es ist nur so, und wer das kann, ist ja wunderschön, und aber es ist ja doch so, dass wir ziemlich verwöhnt sind, und wenn wir dann mal 3 Tage auf dem Fahrrad sitzen und immer noch kein Wirtshaus oder Gasthaus da ist, und wir haben auch vielleicht kein Zelt dabei, dann wird das schon kritisch. Ja. Kann ich gleich nochmal eine fast autobiografische Frage stellen? Seit wann findest du das, was man Natur nennt, toll? Kommst du vom Dorf oder kommst du aus der Stadt? Ich war immer ein Stadtkind, ja, und ein Stadtmensch und habe dann irgendwann im Zuge meiner Humanökologie begonnen, mich zu interessieren für Entwicklungsländer und Entwicklung auf dem Lande, auch Landwirtschaft. Bin dann auch häufiger hingefahren und habe gemerkt, dass das was ganz, ganz Spannendes ist und ganz anders als Stadt. Und habe versucht, dann auch Ökolandbau, ökologisch orientierten Landbau zu fördern. Ja. Und hab sehr viele Jahre meines Lebens mit diesen Fragen zugebracht. Und aber kannst du dich noch erinnern, andersrum, für mich war so als Kind, als Jugendlicher, war Natur quasi eher abschreckend. Also so, wenn die Eltern einen irgendwie in den Wald zerren wollten oder spazieren gehen. Ja gut, gehen, das war ja nicht Natur. So das ist immer wieder von war nicht Natur, aber das, was man, sagen wir mal, als... Sondern das war der Spaziergang mit den Eltern. Ja, ja, ja. Das ist klar. Und bei mir setzte so eine Erfahrung, dass das auch toll sein kann, relativ spät ein. Und also ich habe es auf den Begriff gebracht, als ich anfing, Natur toll zu finden, wusste ich, jetzt werde ich alt. Ja, so kann man sehen, wer anfängt. Also als junger Mensch ist man ja durchaus interessiert in verräucherten, dunklen, total überlauten Räumen eng gepresst zuzubringen und fühlt sich da wohl. Ja, ja. Das hört ja irgendwann mal auf oder reduziert sich. Ja, das kann man sagen. Und man schwärmt von freiem Himmel und dem Zirpen der Grillen. Ja, ja. Das ist ja mir als 17-jähriges Stadtkind nicht unmittelbar gegeben. Ja, wo bist du denn aufgewachsen? Ja, auch in Berlin. Auch in Berlin. Ja, richtig so. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen. Ach so. Aber naja, gut, Heidelberg ist dann doch noch quasi natürlicher als Berlin. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Gut, aber Bernhard. Wie ist das mit dem, wollen wir nochmal aufs Lateinische kommen? Ja, genau, jetzt wollen wir mal aufs Lateinische kommen. Also eigentlich hatte ich bloß die Absicht, Cato gleich auszurufen. Im Übrigen glaube ich, dass es Sachsen-Anhalt nicht mehr gibt. Ja, da war doch eine Anruferin, hat mir Gabriel erzählt, die irgendwas mit Esse und Est nicht verstanden. Ja, wir haben mehrere Vorschläge. Ich lese mal vielleicht den autoritär untermauertsten vor. Der stammt nämlich von Dr. Udo Hartmann vom Institut für Geschichtswissenschaften der Philosophischen Fakultät der Humboldt-Uni. Da lautet der Satz: Cetero censeo Saxonam Anhaltinam non jam esse. Ja, so richtig. Ja, und vorhin sagte jemand, ACI muss Est heißen. Nein, ACI ist richtig, muss Esse heißen. Muss Esse heißen. Akkusativ mit Infinitiv. Esse ist der Infinitiv. Ja. Carthaginem oder Sachsen-Anhaltinensem, ich weiß nicht, wie das heißt, ja, ist im Akkusativ. Und man kann sich das auch als Nicht-Lateiner ziemlich einfach klar machen. Auf Deutsch gibt es die Konstruktion nicht, aber auf Englisch gibt es sie wohl. Das weiß nur niemand. I want you to do this. Ah, ja, ich möchte dich, das zu tun. To do. Ich ist Akkusativ. Und zu tun ist Infinitiv. Ja. Ich möchte, dass du das tust. Ja, ja, ja. ACI im Englischen. Also Esse ist auf jeden Fall richtig. Esse ist auf jeden Fall richtig. Bernhard, ich danke dir sehr für diesen erhellenden Anruf und für das durchaus nicht uninteressante Naturgespräch. Es freut mich, Kuttner, mir hat es auch Spaß gemacht. Okay. Tschüss, schöne Grüße an Gabriel. Ja, danke schön. Vielen Dank, tschüss. Ach, das ist doch schön. Das ist gewissermaßen ja so eine familienbildende Maßnahme, diese Sendung, wenn sie sich denn um lateinische Fluchgrammatik dreht. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Два-два.

through all my might, I push with all my love, I do my best until I find a mistake. I never fell, but I never heard her hit it. To scream and as she fell, but I never heard her hit it. Die Violent Thumps waren es. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Und habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, genau. Wir haben noch 20 Minuten hier so ein bisschen kommunikativ rumzuschwurbeln. Vieles hat sich ja halbwegs geklärt. Auf jeden Fall heißt es Esse. Wie jetzt der ganze Esse, Esse, Esse. Wie jetzt der ganze Satz insgesamt aussieht, das wird wohl irgendwie doch korrekt im Geheimnisvollen verbleiben müssen. Der Treppenwitz ist eigentlich erklärt, das alles, was jetzt die Frauen in Ulm machen, pff, sollen sie machen, ist mir doch egal. Nichtsdestotrotz können wir hier noch ein bisschen hin und her quatschen, dass man so aus der Sendung raussieht und denkt, ach, oh Mann, ja, ey, irgendwie ein schönes Gefühl hat. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. So, lieber Freund, liebe Freundin, worum geht's denn? Ja, hallo, hier ist Ossi aus Schwedt. Also mit meinem Latein kann ich jetzt nicht mithalten. Ja, das dachte ich mir, ist die Stärke des Schwedters nicht. Aber ich habe das Buch Der Treppenwitz der Weltgeschichte. Echt? Ja, im Ernst. Und ich habe erst gedacht, der hat sich versprochen. Ach, wollte ich jetzt aber gleich nochmal nachschauen? Ist doch wirklich 1882 schon erschienen. Ne? Guck mal einer an. Wirklich? Ja, du hattest das ja schon abgehakt und wo, oder wolltest das zum Thema deiner nächsten Sendung machen. Da bist du jetzt dann extrem gut vorbereitet dann, oder? Soll ich da mal aus dem Klappentext nur mal die Stichworte vorlesen? Ja, so? Ja. Also, Wilhelm Tell und Geisler haben nie gelebt. Nee, Geisler hieß der ja wohl. Ja, Geisler. Nero hat Rom nicht angezündet. Der Gang zu Canossa war in Wirklichkeit ein Erfolg und keine Demütigung. Der berühmte Sängerkrieg auf der Wartburg hat nie stattgefunden. Friedrich der Große hat Hinrichtungen seines Freundes von Katte nie mit angesehen. War doch nicht Friedrich, war das nicht der Sohn? Nee, das war Friedrich der Zweite. Da fällt er mir eine Erwiderung dann wirklich nur auf der untersten Stufe ein, oder? Wenn überhaupt. Ja. Auf diese kühnen Behauptungen. Ich habe mich dafür interessiert, habe mir das Buch mal irgendwie... Ja. Schicken lassen, aber nie gelesen. Ja, aber das entspricht ja jetzt nicht dem, was wir als Treppenwitz gerade definiert haben. Naja, das sind Irrtümer der Weltgeschichte. Das sind Irrtümer, wa? Oder Fälschungen, ja, oder wie immer man es nennen will. Ja. Genau, oder falsche Überlieferungen, wenn es denn jetzt so stimmt, was der, aber die Behauptung ist erstmal die, viele Ereignisse, das war, waren ja nicht so, wie wir denken, dass sie gewesen seien, oder wie sich irgendwie weiter erzählt hat, dass sie so gewesen seien. Genau. Genau. Das entspricht jetzt aber nicht hier, was in dem Diderot'schen, eine geistreiche Bemerkung. Ja, da müsste ja irgendwie noch, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, ja, eine Pointe bei rauskommen, ne? Ja, also, ja, ja. Zum Witz wird. Ja, oder, ja, oder eben, also sowas eben zu spät. Du rettest den Freund nicht mehr, so auf dem Level eigentlich. Ja. Ja. Also das heißt gewissermaßen, Herzletz, Treppenwitz der Weltgeschichte hilft uns nicht weiter, was die Treppenwitze der Weltgeschichte betrifft. Oder? Ja. Da sind wir uns ja einig. Außer, dass das Buch eben so heißt. Aber das handelt von was anderem und nicht von Treppenwitzen. Ja, ich habe zum Anfang nicht mitbekommen, wie ihr überhaupt darauf gekommen seid, aber... Ach so, naja, wie ich darauf gekommen bin, weiß ich auch nicht. Naja, doch, ich wollte so eine Sendung, ich habe überlegt, ob man nicht mal eine Sendung macht, die von Worten handeln, die sich quasi nicht selbst erklären. So andere Worte, die erklären sich ja selbst. Also gerade so zusammengesetzte. Bergmann, da weiß man, ist irgendwie ein Mann, der irgendwas mit einem Berg zu tun hat. Also blöd könnte man nur denken, ist ein Bergsteiger, aber ein Bergsteiger ist natürlich ein Mann, der Berge besteigt. Oder so. Aber Treppenwitz erklärt sich ja nicht. Witz, was Witz ist, weiß man, aber was ist ein Treppenwitz? Ja, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Stuhlgang. Einen Gang weiß man ja auch. Stuhlgang, schon so Worte. Hätte gerne mal gesammelt. So, ja, warte mal, wollte ich noch sagen, im Internet findet man ja auch, da gibt es sogar so eine Seite Verschwörungstheorien, da kann man ja auch mögliche, vom 11. September angefangen, was ich wohin, alles irgendwann werden. Und bis hin zur Tatsache, dass es Sachsen-Anhalt wahrscheinlich ja nicht gibt. Ja. Aber eine Tochter sicher noch nicht auf. Außerdem habe ich noch da ein bisschen Latein, weil ich jetzt wirklich dann auch mal mitreden wollte, aber nicht, um damit anzufangen. Ja, aber jetzt nicht in Vino Veritas. Nein, gut. Ich habe aber so ein Buch, Latein für Angeber. Aber weil ich dann eben diese Sprüche, die man irgendwo mal aufschnappt, kann man dann wenigstens ins Deutsch übersetzen. Ach so, aber das ist aber auch toll, wa? Dann weiß man wenigstens, was... Hast du denn so ein paar so Standardsätze, die du gerne mal unterbringst? So angebermäßig? Nein, ich habe doch gerade gesagt. Gar nicht? Ich will damit nicht angeben. Ach naja, aber hin und wieder ist es doch schon mal auch ganz schick. Du hattest mal jemanden, der hat behauptet, er kann Latein. Wenn du dich vielleicht noch dran erinnern kannst... Habe ich mal gehört auf Kassette. Ich nehme mir das manchmal auf und nehme das dann an. Und der hat ja dann auch wirklich dieses In Vino Veritas noch nicht mal auf die Reihe bekommen. Oh, ja. Da hast du gesagt, wer hat dir dann eingeredet, dass du Latein kannst? Wobei, aber es hat schon so eine Faszination. Ich finde ja Latein deswegen wirklich so toll, weil eigentlich irgendwie jetzt gewissermaßen kein dazugehöriges Volk gibt, was jetzt wirklich unbeschwert lateinisch dahin hinplappern würde. Mhm. Und weil natürlich schon so ein bisschen so Bestandteil der Kultur, also weil viele Worte aus dem Lateinischen kommen und dann eben so Sätze wie in Vino Veritas oder Quod erat demonstrandum oder so irgendwie immer noch rumschwirren. Und das ist schon ganz schick, oder? Natürlich. Und viele Sprachen berufen sich ja oder entstammen dem Lateinischen. Genau. Hat so ein bisschen was Urwaldhaftes, wo man ja doch gerne eindringen würde. Insbesondere, wenn man es eben nicht beherrscht. Aha. Findest du nicht? Von daher fände ich es ja schon immer ganz schön, wenn man hin und wieder mal so eine lateinische Wendung einflechten könnte in die alltäglichst dahin berlinerte Rede. Oder dahin geschwedelte Rede. Wenn es einen Volkshochschulkurs geben würde, Latein, würde ich da glatt noch hingehen. Gibt's doch aber bestimmt. Nee, bei uns jedenfalls in Schweden nicht. Hier auf der ist kein Volkshochschulkurs für Latein? Nein. Ehrlich nicht? Nein. Oh. Ich habe ja ein paar Jahre Englisch gemacht, Abendschule und so weiter. Ja. Und da sind eben viele Sachen, ob man im Französischen Prison sagt oder Prison im Englischen. Ja. Das sind viele Sachen, die sich sehr ähneln. Das sollte man gar nicht glauben. Ja. Das geht zurück bis ins Rumänische und so weiter, die retro-slawischen Sprachen oder die indogermanischen und so weiter. Das kann man aus dem Latein dann her alles nachvollziehen. Ja, das ist nicht schlecht, wa? Wenn man dann Latein könnte... Dann würde man zumindest irgendwie einen Großteil der Fremdwörter verstehen und hätte möglicherweise eine Vorstellung, was eskamotieren bedeutet. Ja, das weiß ich zum Beispiel auch nicht. Siehst du? Ja, wir sollten beide Latein machen. Ja, na dann danke ich dir, aber immerhin. Was heißt denn, du hast ja den Treppenwitz schicken lassen? Von wem denn? Oder hast du auch so im Internet bestellt? Nein, hier irgendwie in diesem Billigbuch Welt, wie heißt heißt denn der Buch? Ah, Weltbild. Ja, Weltbild und Billiger Scheiß. Die haben immer komische Bücher. Aber ja, aber manchmal haben die auch tolle Bücher dabei, naja, oder? So einen alten Scheiß. Ja, der ist doch nicht schlecht. Der Treppenwitz, der... Infinitesimalrechnung oder so. Infinitesimalrechnung. Du verunsicherst mit deinem Fremd. Ja, eine Infinitesimalrechnung, damit wurde ich selber nur gequält. Von daher hat sich... aussprechen, ja. Aber da wüsste man dann gleich, dass gewissermaßen auch das Unendliche drin ist, oder das Endlose. Außerdem braucht man das nicht. Was braucht man nicht? Infinitesimalrechnung? Ja, genau. Naja, aber ohne die funktioniert auch dein Videorekorder nicht. Ach, meinst du wirklich? Ja, ist so. Ja, muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Genau. Den ist das Schöne, den Zusammenhang zwischen Videorekorder und Infinitesimalrechnung irgendwie in drei Sätzen herstellen zu können. Naja, fällt mir jetzt aber auch nicht so aus. Ist nicht leicht, von Kant zu hegeln, so mit der linken Hand zu kegeln. Genau. Genau. Mit diesem wunderbaren Schüttelreim haben wir hier unser Gespräch beendet. Ich danke dir. Mal, stückweise eingesetztes Wissen täuscht Allgemeinwissen vor oder irgendwie sowas. Ach echt? Vorgetäuschtes Wissen. Naja, gut. Also ich habe schon Spaß mit dir und deiner Sendung. Also dann. Das freut mich. Let me be your Spaßmacher. Tschüss. Gute Nacht. So. Sag mal, naja, ein bisschen. Ich habe ja noch so eine fetzige Musik, aber hallo. Hallo. Naja, nee, wer so langsam ist. Hallo? Ja, boah, genau, das ist nämlich eine Sendung für Leute, die schnell reagieren können. Oh nee, jetzt nicht schon wieder das, wie heißt es, Tralala? Nein, das ist selbstverständlich, du musst auch sonst anrufen. Gottes Willen. Nee, da was denn? So, wie sieht's denn aus? Ja, bei uns sieht's gut aus. Die Kassenlage, wie ist denn die Kassenlage? Ja, scheiße. Wie viel hast du eigentlich? Die scheiße halt. Sag mal, also als Kneiper hat man da so einen Bierzähler? Könntest du jetzt aus dem Stand sagen, wie viel Bier heute über den Tresen gegangen sind? Ich finde ja so Statistiken auch immer toll. Ja, etliches. Ja, das ist schon klar. Nee, aber gibt's da nicht irgendwie so wie so Schrittzähler praktisch im Zapfahren, dass man Klong, ein Bier, Klong, zwei Bier, 5000, wie so ein Kilometerzähler im Auto oder irgendwie sowas? Wir rechnen ja normal ab, das ist... Wieso müsst ihr bei euch da oben so abrechnen oder was? Nein, ist doch aber interessant. Dann könnte man so schöne Statistik machen und so Kurven zeichnen und sagen, boah, Dienstag, da steigt ja der Bierkonsum, Mittwoch ist er wieder ganz flau und so. Sowas gibt's nicht? Hä? Was sind die bierträchtigsten Tage der Woche? Oh, der Dienstag. Danke. Bitte? Ja, Donnerstag. Ja. Weil wir da so ein kleines Familienfest hier drin haben. Jeden Donnerstag? Ja. Feiert ihr da? Ist ja nicht schlecht. Na, dann machen wir hier so kleine Spielchen wie Dart zum Beispiel oder sonst irgendwas. Dart? Ja. Ach so, und Kanasta spielt ihr ja nicht, wahr, oder? Was für ihr Lumpe? Kanasta! Ach, das gibt's wohl noch. Kanasta ist da auch schon. Das gibt's wohl noch. Das muss jemand sagen, der behauptet, aus Sachsen-Anhalt anzurufen. Das gibt's nicht mehr. Wenn's was gibt, ist es Kanasta. Nein, wo ruhig denn? Genau. Und ja, Federball? Kann man Federball bei euch spielen? Badminton? Nee. Da spielt keiner ja bei uns. Ah. Die Kneifenballer. Ah, der Ex-Sachsen-Anhaltiner, du. Das ist auch ein Hardliner voll. Nee, doch. Nee, aber hier, mit euren komischen lateinischen Sprüchen. Wir haben von Doktor jetzt. Erfahren, wer das eigentlich richtig heißt. Ja, Doktor jetzt, von einem Doktor. Was denn für ein Doktor? Ja, was ist denn der? Kinderarzt oder was? Nee, bei uns im Krankenhaus. Ja, sag ich doch. Naja, da muss ja wissen, was Lateinisch ist. Großer Chef. Also gerade der Medizinerlatein, das ist ungefähr das, was Medizinerlatein, Anglerlatein. Ist ungefähr dasselbe. Na, der hat ja ein bisschen Ahnung, ja? Nee, eben oder? Nicht. Nee, ach, Quatsch. Nein. Was hat er denn gesagt? Ist der da? Antonia Analtina non arrest. Was ist? Non arrest? Ja. Ja, genau. Was, Sachsen-Anhalt ist kein Knast, oder was soll das heißen? Das ist Sachsen-Anhalt, gibt's nicht mehr. Auf Lateinisch. Young man. Mein lieber Freund, also. Was ist ja mein lieber Freund? Von dem würde ich mich aber nicht behandeln lassen. Mit dem Latein. Ja, was? Würde ich zu dem nicht mal mit einem vereiterten Zehennagel gehen. Der ist soll er mir den dann lieber selber ausreißen mit einer Rohrzange. Natürlich. Der nimmt dir dann das linke Bein ab und am rechten Fuß ist der Nagel vereitert. Sachsen-Anhalt Non-Arrest. Der hat das extra noch einmal aufgeschrieben. Da muss die Ahnung haben. Wieso muss der Ahnung haben? Weil der vorne einen Doktor hat, oder was? Nee, leider. Ja, vorne Doktor, hinten keine Ahnung, kannst du wissen. Ein Glück, dass er nicht da ist. Wieso denn? Ja, für ihn, für ihn. Nee. Natürlich. Ja, den hätte ich in der Luft zerrissen. Oh, apropos. Na, wenn, zack, ACI na, hätte gesagt und der wäre... Was wir dir schon dreimal angeboten haben. Den in der Luft zerreißen? Ja, ja, ja. Warte, jetzt soll ich extra nach Sachsen-Anhalt fahren zum Doktoren zerreißen oder was? Zwergen werfen, Doktoren zerreißen. Naja. Naja, was macht denn meine Lieblingstrinkerin? Apropos, willst du mal Katrin sprechen? Nein, ich wollte nur mal wissen, ob die noch so beisammen ist. Und wie so der Pegel ist. Gott sei Dank trinkt ihr Rotwein, oder? Nee. Ja, der verdünnt das Blut nicht so, sondern? Nicht drauf. Also, sagen wir mal, die ist ruhig und zufrieden. Ja? Ja, kommst du gerade. Warte, mich jetzt. Naja, nach dem achten Kümmel, oder? Hallo? Da wird die Zunge schwer. Hallo? Hallo, Katrin ist da. Hallo? Na, ich muss eigentlich gleich nach Hause, weil es ist 5:01. Ja, das denke ich aber auch. Ende, ne? Oder? Genau. Hast du gepumpt? Hast dich aufgeregt? So einen Hals gehabt? War wieder ein schöner Abend. Naja, die Mucke ging und die Gespräche waren wie immer scheiße. Was heißt denn die Mucke ging? Die Mucke war okay. Warst du da schon mal bei dem Arzt, von dem die da deine Dings da so schwärmen? Der krabbelt mir immer am Knie, was soll ich jetzt dazu sagen? Der Arzt krabbelt dir immer am Knie? Na klar, ist eine schöne Kneipe und da gibt er sich Mühe, ne? Mein lieber Freund, kniekrabbelnde Ärzte. Ja, der ist auf der Suche nach einem Bein, was er amputieren kann, sei vorsichtig. Lass den da nicht ran, hau dem auf die Finger. Ich habe morgen eine entlassen, weil die hat zwei Beine irgendwie amputiert. Naja, sie hat ja gesagt, genau so ist es. Oder setzt die Säge an und merkt, der arbeitet am Holzbein. Das sind Mediziner, mein lieber Freund. Ja, ein alter Mann, ja. Wir sind ja noch jung alle hier und er kommt als alter Mann hier. Ja, jung. Hat auch ein bisschen was zu bedeuten, naja. Ja. Ach, das haben wir doch schon alles gesagt. Und gut. So. Gut. Naja, du wolltest mich nochmal hören, ja? Und jetzt genau. Ich habe mich ja praktisch vor Sehnsucht verzehrt. Verzehrt, total versehnt. Verzehrt, genau, ja. Logisch. Naja, logisch, klar. Ich weiß gar nicht, wie ich aussehe. Ja. Ach, naja, ich bin ja quasi blinder Sehnsuchtsverzehrer. Dann denkst du, wie schicke ich mich? Früher gab es Rauch. Ja, das ist richtig. Genau so soll es sein. Genau, schön die weiße Bluse an, oder? Nee, ich habe meine Tarnjacke an. Tarnjacke? Nee, hier die bulgarische Folklorebluse, auf sowas stehe ich. Weißt du, wo so komische Muster drin gestickt sind? Ja, da können wir uns ja nochmal verabreden für nächste Woche, ja. Und genau. Dann zieh ich ja wirklich bisschen genau, die bulgarische, an, die bulgarische Folklorebluse. Jawohl, und dann mit ein bisschen Blumen so vorne drauf. Genau, und dann so ein knielanger Rock und so wadenhohe Strümpfe. Muss ich Rock anziehen? Naja, jetzt kannst du aber deine Nahkampfhose da anziehen. Nee, ich habe nur eine Tarnjacke und die liebe ich und alles andere ist mir Bucky. Genau. Wer ist eigentlich Bucky? Weißt du das? Was? Wer ist denn eigentlich Bucky? Weißt du das? Weiß ich nicht, nee. Ich sage ja sowas auch nicht. Das war übrigens die andere Sendung, die ich auch noch machen wollte. Eklige Worte. Zum Beispiel Bucky. Oder Beömmeln oder Tschüssikowski. Mach's gut. Das muss auch wieder mal gegeißelt werden. Okay. Ich wünsche dir noch einen schönen... Ja. Schönen Abend und mach noch ein schönes Lied. Viele Grüße da an die Trinkerfraktion, wa? Nee, die so viel trinken die eigentlich gar nicht. Also wir sind alles ordentliche Menschen, ja. Und ich bin eine ganz ordentliche Frau. Und wenn mal wirklich eine Operation ansteht, geht lieber zum Friseur. Tschüss! Ja, haben die früher auch gemacht. Der Barbier, Zähne, Haare geschnitten, Zähne gezogen, Beine abgesicht. Echt? Ja. Einmal frei. Und die konnten dann aber, glaube ich, auch Latein. Okay, vielen Dank für den Anruf, ja? Ja, tschüss. So. Naja, damit, jetzt hat ja überhaupt ja keine Schwierigkeiten, damit ist die Sendung ja praktisch zu Ende, oder? Ach, guck mal an, der Halbautomat ist doch noch hier? David, ist das der halbautomatische Anrufbeantworter? Echt? Na, dann spiele ich den jetzt aber noch, oder? Genau, aber hier ist er. Das kommt raus, wenn ihr beim Radio anruft. Du, Kuttner, ich hätte da eine Idee. Und zwar könntest du mal eine Sendung machen über Nationalitäten, verschiedene Nationalitäten. Auch ein bisschen, um den Schrecken vor fremden Menschen irgendwie zu nehmen, damit es mehr Toleranz in der Welt gibt. Das wollte ich nur sagen. Ich zum Beispiel als dein Polenjunge, der mal wieder nach langer Zeit angerufen hat. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Pack mich nicht an, Alter. Was guckst du so? Hab ich Scheiß auf Back oder was? Willst du mich haben leider inzwischen die Beobachtung machen müssen, dass die Mehrheit der Arbeiter genauso zum Spießbürgertum neigen als bei anderen Klassen und Schichten auch. Da haben sich Marx und Engels leider geirrt. Wenn sie wüssten, dass die Mehrheit der deutschen Arbeiter die Bild-Zeitung lesen und die CDU wählen, die würden sich doch im Grabe umdrehen. Da haben sie sich geirrt. Was geht in uns Menschen vor? In uns Jungen. Ey, geiler Dress. Voll fesch die Fashion. Das In, wa? Boah, und die Frisur. Voll abgefahren. Hast du selber gemacht? Mit dir oder was? Spitze, dufte, ey. Ey, weißt du was? Du könntest glatt eins von die Models sehen. Wollen wir poppen? Tagebuch eines Fitnessfreaks. 12. Januar. Günther hat nach dem Training Neujahrssekt spendiert. Für den harten Kern, hat er gesagt. Ist schon ein Kumpel und über seine Preise für die Monatskarte kann man auch im neuen Jahr nicht meckern. 16. Januar. Günther hat heute mit dem Grabscher Tacheles geredet. Nachdem der unter der Dusche, bei dem mit den Locken getestet hat, in welchem Trainingszustand sich dessen Gesäßmuskel befindet. Günther hat ihm gesagt, er grapscht ja auch nicht gleich, wenn er ein Mädel anbaggert. 23. Januar. Bin vorhin gegen die Tür vom Studio geknallt, weil ich den Zettel nicht gesehen habe. Fitness und Sauna, bis auf Weiteres geschlossen. Scheiße, hoffentlich hat er keinen Unfall gehabt, Olli Günther. 27. Januar. Kein Unfall, pleite ist er, der Günther. Und wo finde ich nun ein neues Studio mit Günthers Preisen? Schöner Mist. Im Gulli festgefroren. Zeit zum Philosophieren, bis es weitergeht. Es ist deshalb wichtig festzustellen, ob im Rahmen einer völlig oder hauptsächlich empirischen Philosophie eine Antwort auf Hume überhaupt möglich ist. Wenn nein, dann besteht zwischen geistiger Gesundheit und Geisteskrankheit kein Unterschied. Der Irrsinnige, der sich für ein verlorenes Ei hält, ist nur deshalb zu verurteilen, weil er in der Minderheit ist. Oder sagen wir lieber, da wir nicht unbedingt von der Demokratie ausgehen müssen, weil die Regierung andere Meinung ist als er. Das ist eine trostlose Auffassung und wir müssen hoffen, ihr auf irgendeine Weise entrinnen zu können. Klug. Die Schneeflocke. Ihr wollt etwas über meine inneren Gefühle wissen? Alright. Ich will's. Pop! Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, hallo Kuttner, hier ist nochmal Lukas. Ich spiele dir das letzte Lied vor, was ich zusammen mit Toni gemacht habe.

Night Flight.